Wenige Minuten, nachdem ich von Hunters Entscheidung erfahren hatte, seinem Leben ein Ende zu machen, rief ich Lila an. In dem lächerlichen Versuch, dem Geschehen so etwas wie Sinn abzutrotzen. Was natürlich unmöglich war. Der Schauspieler Johnny Depp. In der Verfilmung von Hunter S. Thompsons Bestseller Angst und Schrecken in Las Vegas aus dem Jahr 1998 spielte er die Hauptrolle. Raoul Duke, ein alter Ego des Autors. Lila ist die Produzentin des Films. Lila Nabulsi, eine enge Freundin von Hunter und seine ehemalige Geliebte. Wir weinten und trösteten uns gegenseitig, so gut es unter diesen schrecklichen Umständen halt ging. Plötzlich überkam uns eine Erkenntnis, als ob der Doktor selbst uns aus unserer trüben Stimmung reißen wollte. Im gleichen Moment platzte es aus uns heraus. Was machen wir nun mit der Kanone? Mein Gott, das Monument. Wir waren beide ziemlich gut mit Hunters Erwartungen vertraut und sie waren alles andere als klein. Nix Mickriges, lautete die gängige Anweisung unseres verstorbenen Freundes. Am nächsten Morgen fingen wir mit den Zeichnungen und dem Design an. Der Bau des Monstrums erfolgte in den Wochen darauf. Er hatte gewünscht, dass seine Asche aus einem 150 Fuß hohen Monument mit einer Kanone darin in den Himmel über seiner geliebten Owl Farm geschossen wird. Einfach? Keineswegs. Man riet mir, nicht allzu große Hoffnungen darin zu setzen, dass sich dieser Wunsch erfüllt. Nicht nur unmöglich, das ist verrückt, hieß es. Wir arbeiteten weiter hart daran. Bei Recherchen fand ich heraus, dass die Freiheitsstatue 151 Fuß hoch ist. Scheiße. Dagegen würde Hunters Monument eben doch mickrig werden. Unsere Stimmung änderte sich schlagartig. Details waren ihm wichtig. Und mit diesem Detail mussten wir uns befassen, und zwar pronto. Wir beschlossen, den Einsatz zu erhöhen. Das Design wurde geändert, das Monument sollte 153 Fuß hoch werden. Warum? Weil Hunter im Tod wie im Leben über den amerikanischen Traum hinausgehen sollte. Wenn für dein Auto ein Reifendruck von 2,3 vorgeschrieben ist, pflegte er die Reifen zur Sicherheit auf 6,0 Bar aufzupumpen. Sicherheit wovor? Das wusste nur er selbst. So war Hunter. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned in. Am 20. August 2005, exakt 6 Monate, nachdem er sich mit einem Kopfschuss das Leben genommen hatte, wird Hunter S. Thompsons Asche in Woody Creek im US-Staat Colorado in den Himmel geschossen. Johnny Depp zündet die Kanone. Mit anderen hat er das Monument finanziert. Angeblich kostete es 2,5 Millionen Dollar. Das Monument hat die Form einer Faust mit 2 nach innen gerichteten Daumen und der Blüte eines Peyote-Kaktus in der Mitte, die sogenannte Gonzo-Faust, benannt nach dem Schreibstil, den Hunter S. Thompson als Schriftsteller und Journalist kultiviert hat. Zur Trauerfeier geladen sind nur die engsten Freunde. Tausende Fans verfolgen die Zeremonie von den umliegenden Hügeln. Zum Abschied erklingt Hunters Lieblingslied, Mr. Tambourine Man von Bob Dylan. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade. Into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Jetzt weilt er nicht mehr unter uns. Aber wir sind keineswegs allein, ganz im Gegenteil. Den vielen eingefleischten Gonzo-Fans überall auf der Welt, zu denen auch ich zähle, bleiben seine Worte, seine Bücher, seine Erkenntnisse. sein Humor und seine Wahrheiten. Uns, die wir das Glück hatten, ihm nah zu sein, oft mit ausufernden Erlebnissen, bei denen wir uns unweigerlich vor Lachen krümmten, uns bleibt die Erinnerung. Und so gedenken wir seiner, wie er uns mit dem Lächeln einer Grinsekatze an Orte führte, von denen er glaubte, dass wir sie sehen müssten. Was nebenbei bemerkt immer der richtige Weg war, so verrückt es oft auch schien. Ja, der Doktor hatte immer recht. Echte Gonzo-Reportage erfordert die Talente eines Meisterjournalisten, das Auge eines Künstlers und den Wahnsinnsmumm eines guten Schauspielers. Dem Ideal am nächsten käme ein Filmregisseur, der seine eigenen Drehbücher schreibt, sein eigener Kameramann ist und es zudem auf irgendeine Weise schafft, sich selbst als eine der Hauptfiguren zu filmen. Gonzo-Journalismus muss erlebt werden. Und zwar unter Bedingungen, die denen der Aufführung so weit wie möglich ähneln. Fülle also eine Pferdespritze mit Rum, Tequila und White Turkey und injiziere das Ganze durch den Bauchnabel in den Magen. Das bringt dich auf Touren. Lang genug für diese Saga. What do I mean by Gonzo? I don't know. I really don't know. It was a good word that I liked it at the time and it separated me from, say, the New Journalist or I didn't feel like I was a part of any group or type of journalist. And Gonzo was a good word. Was Gonzo bedeutet? Es ist nur ein Wort, das ich damals mochte. Es unterschied mich vom New Journalism. Ich wollte nie ein Teil einer Gruppe sein, nie ein bestimmter Typ Journalist. Die 1960er Jahre in den USA. Truman Capote veröffentlicht Kaltblütig, ein schriftstellerisches Experiment, wie er es nennt. Einen non-fiktionalen Roman, in dem er den grausamen Mord an einer Farmerfamilie minutiös rekonstruiert. Zeitgleich erscheint The Electric Cool 8 Acid Test, deutscher Titel Unter Strom, des Journalisten Tom Wolfe. In dem Buch schildert Wolfe das Leben der Merry Pranksters, der fröhlichen Possenreißer. Die Pranksters sind eine Gruppe junger Leute, die sich um den Schriftsteller Ken Kesey geschart haben und in einem knallbunten alten Schulbus durchs Land ziehen. Sie schlucken LSD und gelten als Nukleus der Hippie-Bewegung. Mit den beiden Büchern begründen Capote und Wolfe den New Journalism, einen subjektiven literarischen Schreibstil, als Gegenpol zur nüchternen, schmucklosen Faktenhuberei, wie sie in amerikanischen Printmedien bis heute gepflegt wird. Auch Hunter S. Thompson steht mit seinem Erstling, einem Buch über die Rockerbande Hell's Angels, in der Tradition des New Journalism. Doch wo Capote und Wolfe letztlich Betrachter bleiben, Tom Wolfe etwa setzt sich in Schlips und Kragen in den Bus der Pranksters, um Distanz zu zeigen und zu wahren, geht Hunter S. Thompson mehr und mehr in seinen Geschichten auf. Er wird Teil des Plots, treibt ihn voran, wird selbst Hauptfigur. Wir hatten 2 Beutel Gras, 75 Kügelchen Mescalin, 5 Löschblattbögen, extra starkes Acid, einen Salzstreuer halb voll mit Kokain und ein ganzes Spektrum vielfarbiger Upper, Downer, Heuler, Lacher. Sowie eine Flasche Tequila, eine Flasche Rum, einen Karton Budweiser, einen halben Liter unverdünnten Äther und 2 Dutzend Knick und Riech. We had 2 bags of grass, 75 pellets of Mescalin, 5 sheets of high-powered blotter acid. A salt shaker half full of cocaine. A whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Nicht, dass wir das ganze Zeug für den Trip wirklich brauchten, aber wenn man sich erstmal drauf einlässt, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, neigt man eben dazu, extrem zu werden. But once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. Angst und Schrecken in Las Vegas. Hunters Hauptwerk ist die Geschichte von Raoul Duke und seinem Anwalt Dr. Gonzo. Duke ist Reporter. Für ein Sportblatt soll er in der Spielerstadt über das Mint 400 berichten, ein Motocross-Rennen. Doch die beiden haben ihre eigene Agenda. Sie suchen den amerikanischen Traum oder das, was Ende der 60er, Anfang der 70er, nach einem wilden Jahrzehnt also, in dem alles möglich schien, noch davon übrig ist. In Las Vegas geraten Auftrag und Plan in den Hintergrund. Raoul Duke und Dr. Gonzo versinken im Drogensumpf. The story in the end is not just about two guys taking a lot of drugs in Las Vegas, sagt David Felton. Der Musikjournalist hat in den 1970er Jahren mit Hunter S. Thompson zusammengearbeitet. In dem Buch geht es nicht nur um zwei Typen, die sich in Las Vegas jede Menge Drogen reinpfeifen. Es beschreibt das Ende der Hippie-Bewegung, einer Generation, die es nicht geschafft hat, die Veränderungen durchzusetzen, von denen wir vielleicht alle geträumt haben. Es ist der bittere Abgesang auf die Hippies. Angst und Schrecken in Las Vegas erscheint 1971, zunächst als zweiteilige Serie in der Musikzeitschrift Rolling Stone, 1972 dann in Buchform. Es ist Hunter S. Thompsons drittes Buch, das zweite, das bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht wurde. In den Feuilletons wird es verrissen, aber innerhalb der Jugendkultur erreicht es Kultstatus. Mit Angst und Schrecken in Las Vegas begründet Thompson die Popliteratur und etabliert sich selbst als Popstar unter den Schriftstellern. Hunter Stockton Thompson wird am 18. Juli 1939 als ältester von drei Söhnen in Louisville, Kentucky, geboren. Louisville ist damals mit knapp 50.000 Einwohnern die größte Stadt im US-Staat Kentucky. Ein verschlafenes Nest, das nur einmal im Jahr zum Leben erwacht. Am ersten Samstag im Mai, wenn das Kentucky Derby stattfindet, das größte Pferderennen der USA. Hunter wächst in den Nachkriegsjahren heran. Wie überall im Süden der USA gelten noch die Jim Crow-Gesetze, so bezeichnet nach dem Stereotyp des singenden, tanzenden, aber ansonsten beschränkten Schwarzen, wie er von Weißen in den Minstrel-Shows, dörflichen Unterhaltungsveranstaltungen, dargestellt wurde. Die Jim Crow-Gesetze schreiben die Trennung der Rassen im alltäglichen Leben fest. Wie die meisten Städte im Süden ist auch Louisville geprägt vom Netzwerk der Good Old Boys, der anständigen, gottgefälligen, patriotischen und natürlich weißen Geschäftsleute. In Louisville treffen sie sich im Castlewood Athletic Club oder im Literaturzirkel des Athenäums. In dieser Welt sind in den 50er Jahren weder die Schockwellen des Rock'n'Roll zu verspüren, noch die auflodernde Bürgerrechtsbewegung. You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway, they already expect you to all give a check to tax deductible charity organization. Ah, you've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Die Helden des jungen Hunter S. Thompson sind die Schriftsteller Ernest Hemingway und Jack Kerouac. An Literaturnobelpreisträger Hemingway begeistert ihn dessen Lebenshunger und die kraftvolle Prosa. On the Road, Kerouacs epochales Werk über die Beat Generation, zeigt Hunter, wie vielen anderen jungen Menschen, dass es ein Leben außerhalb des tradierten American Way of Life gibt. Sicherheit? Was bedeutet dieses Wort in Bezug zum Leben, wie wir es heute kennen? Für die meisten ist es Schutz und Freiheit von Sorgen. Man sagt, dass Sicherheit der Zweck allen menschlichen Strebens sei. Aber ist sie wirklich ein utopisches Ziel oder nur ein anderes Wort für den alltäglichen Trott? Wie seine Helden eckt auch der junge Hunter S. Thompson an. Er treibt sich herum, rauft und trinkt. Und er macht sich in einem Schulaufsatz lustig über die Welt, die ihn umgibt. Vergegenwärtigen wir uns den gesichert lebenden Menschen. Und damit meine ich einen Menschen, der finanzielle und persönliche Sicherheit als sein Lebensziel erreicht hat. Im Allgemeinen ist das ein Mensch, der Ehrgeiz und Unternehmungsgeist aufgegeben und sich für den Rest seines Lebens auf einem langweiligen und bequemen Gleis eingerichtet hat. Seine Zukunft ist die bloße Verlängerung seiner Gegenwart und er nimmt sie, so wie sie ist, mit einem selbstgefälligen Achselzucken hin. Seine Ideen und Ideale sind gewöhnlich die der Gesellschaft und er wird von ihr als ein respektabler, aber durchschnittlicher und prosaischer Mensch akzeptiert. Aber ist er ein Mensch? Hat er überhaupt noch Selbstrespekt und Stolz? Im Juni 1955, 11 Tage vor seinem Highschool-Abschluss, wird Hunter S. Thompson auf einer nächtlichen Spritztour mit 2 Freunden verhaftet. Die Vorwürfe lauten auf unerlaubtem Besitz von Alkohol, Trunkenheit als Minderjähriger und Sachbeschädigung. Damals werden jugendliche Täter in Kentucky der Vormundschaft des Gerichts unterstellt. Einen Anspruch auf rechtlichen Beistand haben sie nicht. Seine Freunde werden freigesprochen, aber an Hunter statuiert der Richter ein Exempel. Er wird zu 60 Tagen Jugendhaft verurteilt, plus anschließendem Aufenthalt in einer Besserungsanstalt, wahlweise Militärdienst. Die Strafe ist sofort anzutreten. Sein Examen kann Hunter S. Thompson nicht mehr machen. Er ist 15 Jahre und verlässt die Schule ohne Abschluss. Castlewood Athletic Club und Athenäum schließen ihn wegen unzulänglichem moralischen Verhalten aus. Damit ist er für das Establishment in seiner Heimatstadt nicht mehr existent. Ein Nachgedanke zum Schluss. Man kann über das Leben nicht schreiben, ohne einmal das Glück zu erwähnen. So wollen wir den Leser für sich selbst die Frage beantworten lassen: Welcher Mensch ist glücklicher? Derjenige, der den Stürmen des Lebens getrotzt und gelebt hat? Oder derjenige, der sicher am Ufer blieb und bloß existierte. Du kannst alles sein. Strandgutsammler, Wermutbruder in Paris, ein italienischer Zuhälter oder ein Perverser in Dänemark. Aber halte dich vom Militär fern. Do solemnly swear. Von seiner Jugendstrafe sitzt Hunter S. Thompson nur 30 Tage ab. Die andere Hälfte wird ihm wegen guter Führung erlassen. Kaum in Freiheit wirft er, wie seine Jugendfreunde berichten, seinem ehemaligen Schuldirektor die Scheiben ein. Als Rache für den Rauswurf wenige Tage vor seinem Highschool-Abschluss. Um der Besserungsanstalt zu entgehen, verpflichtet sich Hunter zum Militärdienst bei der Luftwaffe. Den Grundwehrdienst, in den USA Bootcamp genannt, absolviert er in der Kelly Air Force Base in San Antonio, Texas. Der Ton ist laut, rau und aggressiv. Bei kleinsten Fehlern bauen sich die Ausbilder, die Drill Instructors, auf Deutsch Schleifer, vor den Rekruten auf und brüllen sie zusammen. Der Staatsbürger in Uniform ist hier nicht das Ausbildungsziel. Und Hunter, Nonkonformist, der er ist, leidet, wie Briefe an seine Freunde belegen. Nach dem Bootcamp wird Hunter zur Eglin Air Force Base im Norden Floridas abkommandiert. Und er hat Glück. Der Sportreporter des Command Courier, der Standortzeitung, wird beim Urinieren auf öffentlichen Straßen erwischt. Zum dritten Mal. Damit ist er seinen Job los. Hunter S. Thompson übernimmt. Hunter ist sportbegeistert. Als Jugendlicher war er ein veritabler Footballspieler. Eine Zeit lang träumte er sogar von einer Profikarriere. Und er kann schreiben. In Louisville hat Hunter mit anderen eine Schülerzeitung herausgegeben und bis zu seinem Ausschluss aus dem Club die Journale des Literaturzirkels Athenäum redaktionell betreut. Der Job als Sportreporter beim Command Courier ist eine von zwei regulären Arbeitsstätten, die Hunter S. Thompson im Lauf seines Lebens haben wird. Noch Jahrzehnte später pflegt er seine mitunter ausschweifenden Briefe, Kommentare, Vor- und Nachworte mit Memo aus der Sportredaktion zu überschreiben. Oh, chop, chop, chop. Yeah. Auch beim Command Courier bekommt Hunter S. Thompson Probleme. Er verlässt die Basis, wann immer es ihm beliebt. Das führt zu Verweisen. Oft wird er von Vorgesetzten gerüffelt, weil er, wie es heißt, mit seinen Artikeln gegen die Redaktionspolitik verstößt. Manchmal haben wir das Gefühl, dass die Personalabteilung bemitleidenswerterweise in Agonie versunken ist. Das Probetraining der Basketballmannschaft des Standortes am letzten Montag hat sicherlich nichts erbracht, was unsere Erkenntnis ändern könnte. Schon auf den ersten Blick wurde deutlich, dass niemand in der Turnhalle auch nur die leiseste Ahnung hatte, was vor sich ging. Die Halle war voller Basketballer in Spe. Sie liefen mit verwirrten Gesichtsausdrücken herum und fragten sich gegenseitig, wo man sich einschreiben könnte. Der einzige Verantwortliche von der Sportabteilung, der sich blicken ließ, war ein stämmiger Flieger mit einem leeren Grinsen. Er war nur an einer Sache interessiert, dass die Fotografen den Kraftraum ablichteten. Sollte Eglin daran scheitern, bis zum Herbst ein Team aufzustellen, werden sich viele Leute leicht verwundert fragen, warum ein Standort mit 15.000 Soldaten nicht in der Lage ist, 5 Mann für eine Basketballmannschaft aufzutreiben. Schließlich kommt es zum Eklat. Der Quarterback von Eglins Footballmannschaft hat ein Angebot von einem Profiteam, ist aber noch ein Jahr an die Luftwaffe gebunden. Um ihm die Chance nicht zu verbauen, wird der junge Soldat aus gesundheitlichen Gründen aus dem Militärdienst entlassen. Hunter bekommt Wind von der Sache. Er schleicht sich ins Personalbüro, kopiert das Attest und setzt es heimlich auf die Titelseite des Command Courier. Am nächsten Tag ist er seinen Job los. Ein paar Wochen später wird er aus dem Militärdienst entlassen. Um die Form zu wahren, ehrenhaft. Jahrzehnte später wird sich Hunter S. Thompson an seine ehrenvolle Entlassung erinnern. Damit hat er Anspruch auf einen vom Staat finanzierten Grabstein. Darauf verfügt er, sollen die Worte »It never got weird enough for me« gemeißelt werden. Es konnte mir nie verrückt genug sein. Eglin Air Force Base, der 8. November 1957. Man Mountain Dance, ein junger Militärpolizist, wurde heute ernsthaft verletzt, als eine Weinflasche in seinem Wachhaus in der westlichen Einfahrt der Basis explodierte. Auch Stunden nach dem Vorfall ist Dance orientierungslos, aber seine Aussagen lassen die Ermittler vermuten, dass die Flasche aus einem Auto geworfen wurde, das sich von der Ausmusterungsstelle kommend dem Tor mit überhöhter Geschwindigkeit und auf der falschen Fahrbahn genähert hatte. Am Tag seiner Entlassung gibt Hunter eine Presseerklärung heraus, versehen mit dem Briefkopf des Standortes und versandt an alle angeschlossenen Agenturen. Weitere Untersuchungen ergaben, dass wenige Minuten vor dem Zwischenfall am Pförtnerhaus ein fanatischer Flieger seine Entlassungspapiere erhalten hatte und dem Vernehmen nach in einem Auto ohne Auspuff und Bremsen mit hoher Geschwindigkeit Richtung Pförtnerhaus gefahren war. Unverzüglich wurde die Suche nach Hunter S. Thompson eingeleitet, dem ehemaligen Sportredakteur der Standortzeitung und bekanntes moralisches Problem. Thompson war bekannt für seine manchmal überbordende Affinität zu Wein und wurde vom letzten Neuankömmling des Krankenhauses als genau der Typ Arschloch, der so etwas tun würde, beschrieben. Hunter S. Thompson, ein offensichtlich unkontrollierbarer Bilderstürmer, wurde heute nach einer der fieberhaftesten und ungewöhnlichsten Luftwaffenkarrieren der jüngeren Geschichte ausgemustert. Laut Captain Mannington III, der gestern von seinen Diensten als Personaloffizier entbunden und in die neuropsychologische Abteilung des Standortkrankenhauses eingewiesen wurde, war Thompson absolut nicht einzuordnen und einer der unzivilisiertesten und widernatürlichsten Flieger, die mir je untergekommen sind. »Ich verstehe seine Ausmusterung nicht«, fährt Third fort. »Mich hätte fast der Schlag getroffen, als ich hörte, dass er ehrenhaft entlassen werden soll. Das ist erschreckend, einfach nur erschreckend.« Dann versank Third im Delirium. Ich war nicht besonders gut an die Gesellschaft angepasst. Aber eines hatte ich schon mit 15 begriffen, als ich die Nacht meines Highschool-Abschlusses im Knast verbrachte. Um über die Runden zu kommen, würde ich etwas finden müssen, das ich besser kann als alle anderen. Wie es aussieht, werde ich jetzt Schriftsteller. Ich weiß nicht, ob ich ein Guter werde oder sogar davon leben kann, aber bis der dunkle Daumen des Schicksals mich in den Staub drückt und sagt, du bist nichts, werde ich Schriftsteller sein. Nach seiner Militärzeit trampt Hunter S. Thompson durchs Land. Route 66, Grand Canyon, Monument Valley, schließlich Kalifornien. Dann lässt er sich in New York nieder. Er jobbt als Bürobote beim Nachrichtenmagazin Time und als Reporter bei der Lokalzeitung Middletown Daily Record. In seiner Freizeit versucht er sich an einem Roman. Das Buch soll King Jellyfish heißen, König Qualle. Es wird nie veröffentlicht. Jahrzehnte später erscheinen Auszüge in der Anthologie Songs of the Doomed. Nach einem Jahr in New York ist Hunter S. Thompson pleite und desillusioniert. Er stolpert über die Stellenanzeige eines Blattes namens El Sportivo. Das ist ihre Chance. Ambitionierter Verleger sucht Journalisten, die etwas von Sport verstehen und nichts dagegen hätten, im tropischen Paradies von Puerto Rico zu leben. Hunter bekommt die Stelle. Anderthalb Wochen vor der Abreise lernt er über Freunde die zierliche blonde Sandy Conklin kennen. Es war ein Dienstag oder Mittwoch, als das Telefon klingelte. Natürlich um 3 Uhr nachts. Ich hätte es wissen müssen. Hallo, wie geht's? Ich bin spät in der Gegend. Was hältst du davon, wenn wir uns abends treffen? Ich sagte meine eigentliche Verabredung ab, erzählte auch nichts von meiner kranken Großmutter, sondern erklärte, ich habe den außergewöhnlichsten Mann kennengelernt, den du dir vorstellen kannst. Tut mir leid, ich kann heute nicht mit dir ausgehen. Eine alte Schulfreundin kam noch zu Besuch und nachdem sie gegangen war, verbrachten Hunter und ich die nächsten 7 Tage in meinem kleinen Apartment. Nach unseren 7 Tagen flog Hunter nach Puerto Rico. Der Job ist einfach. Hunter muss die Ergebnisse der Bowlingbahn zusammentragen. Sonst nichts. Nebenbei schreibt er für eine Nachrichtenagentur, die Tageszeitung San Juan Star, und berichtet gelegentlich für die New York Herald Tribune von der Insel. Hunter S. Thompson ist wer in San Juan, der Hauptstadt Puerto Ricos. Und er macht sich an einen neuen Roman. Er soll The Rum Diary heißen, das Rum-Tagebuch. Auch dieses Buch wird zunächst nicht veröffentlicht, gilt lange als verschollen und erscheint erst im Jahr 1999. Hunter holt Sandy nach. Ein alter Freund aus New York kommt zu Besuch. Zu dritt leben sie in einem Strandhaus in Luisa Aldea, nicht weit entfernt vom internationalen Flughafen. Eines Abends in einem Restaurant steht Hunter auf und geht seelenruhig weg, ohne zu bezahlen. Die drei werden verhaftet und verbringen ein paar Stunden in einer stickigen Gefängniszelle. Die Begebenheit verarbeitet Hunter S. Thompson in The Rum Diary, stark ausgeschmückt und dramatisiert. Der Geschäftsführer zögerte, machte einen Satz nach vorne und knallte die Rechnung auf den Tisch. Sie zahlen jetzt, rief er. Sie zahlen jetzt und verschwinden, oder ich rufe Polizei. Er hatte die Worte noch nicht mal ganz aus dem Mund gebracht, da packte ihn Yemen an seinem Hemd. Du mieser kleiner Dreckskerl, zischte er. Wenn du weiter so rumbrüllst, bekommst du dein Geld überhaupt nicht mehr. Yemen stand auf und zog sein Jackett an. Gehen wir, sagte er. Diesen Dreckskerl knöpfe ich mir ein andermal vor. Dem Geschäftsführer schien der Gedanke fürchterliche Angst zu machen, dass Zechpeller einfach so aus seinem Lokal spazieren könnten. Er folgte uns bis zum Parkplatz und fluchte und bettelte abwechselnd. Zahlt jetzt, heulte er. Wann zahlt ihr? Seht doch, die Polizei wird kommen. Keine Polizei, nur zahlen. Ehe jemand antworten konnte, stellte sich einer der Bullen hinter ihn und schlug ihn mit dem Knüppel auf die Schulter. Er schrie auf, taumelte zur Seite und geriet an einen der Männer, die uns mit dem Auto verfolgt hatten. Der Mann holte mit seiner Bierflasche aus und stieß sie ihm in die Rippen. Das Letzte, was ich sehen konnte, bevor ich zu Boden ging, war jemands brutaler Angriff auf den Mann mit der Flasche. Ich hörte mehrere Mal, wie Knochen krachten. Dann sah ich aus dem Augenwinkel etwas auf meinen Kopf zukommen. The Rum Diary ist die Geschichte von Paul Camp. Er ist Journalist, 32 Jahre alt, hat sich lange in Europa durchgeschlagen und heuert nun bei den Daily News an, einem englischsprachigen, chronisch defizitären Lokalblatt in San Juan. Produziert wird das Blatt von einem Haufen Heimatloser, die sich den öden Tropenalltag und die eigene Perspektivlosigkeit erträglich trinken. Amerika hat keinen Platz für sie. Auch unter den Expats, ihren Landsleuten, bleiben sie Außenseiter. Das gilt für Sala, den abgeklärten Fotografen, für Moberg, einen Nerd auf Selbstzerstörungstrip, und für Yemen, den jungen Wilden. Im boomenden San Juan wittert Camp die Chance, sich doch noch seinen persönlichen amerikanischen Traum zu verwirklichen. Mitzuspielen im Konzert der Mächtigen und seien es nur fünftklassige Lokalgrößen. Den Lauf der Dinge zu verändern, vielleicht sogar reich zu werden. Das geht natürlich schief, weil es im falschen Leben kein richtiges geben kann. Und umgekehrt. The Rum Diary ist auch die Geschichte von Yemen. Er ist 24 und lebt mit seiner Freundin Chenot in einem Strandbungalow. Die Parallele zu Hunter selbst ist nicht zu übersehen. Aber auch Camp trägt Züge des Autoren. Er ist als Journalist gescheitert und dazu verdammt, immer weiterzuziehen. Am Ende geht er zurück nach New York. Yemen dagegen zieht es nach Südamerika. Auch dies ein doppelter Verweis auf Hunter S. Thompson selbst. Ich bin nicht ganz sicher, erwiderte er, aber ich habe das Gefühl, dass ich einer Spur folge, die weiß Gott wer vor langer Zeit gelegt hat. Und ich habe verdammt viel Gesellschaft. Ich sah zum Bananenbaum hoch und ließ ihn weiterreden. Bei dir ist es doch auch nicht anders, sagte er. Wir gehen all an dieselben verdammten Orte, machen dieselben verdammten Dinge, wie sie seit 50 Jahren gemacht werden und warten darauf, dass etwas passiert. Er schaute auf. Du weißt ja, ich bin ein Rebell. Ich bin abgehauen. Und wo bleibt meine Belohnung? Du bist verrückt, sagte ich. Es gibt keine Belohnung und es gab nie eine. You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. With you to the heartland of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell. And you know you cannot leave her, for you touch the distant sands. With tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens. Fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter. Das Ende der stillen Generation rückte näher, und ein paar Jahre später kämpften wir für die Freiheit. Man konnte bereits die 60er spüren. Ich habe die 60er gespürt, wie ein Junge den kühlen Wind. Hunter S. Thompson ist zurück in den USA. Er lebt wieder in New York, zwischendurch auch kurz in seiner Heimatstadt Louisville. Im Herbst reist er mit Sandy, die er mittlerweile geheiratet hat, nach Tijuana in Mexiko. In den USA herrscht Wahlkampf. Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the president. Der Wahlkampf wird in die Geschichte eingehen. Nicht nur, weil sich die beiden Kandidaten um die Präsidentschaft erstmals in einem Fernsehduell messen. Und er wird das Land über Jahrzehnte prägen. Zum ersten Mal klafft jener Riss in der politischen Landschaft auf, der das Land bis ins 21. Jahrhundert prägen wird. And now for the first opening statement by Senator John F. Kennedy. Smith, Nixon, in the election of 1860, Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist half slave or half free. Die Kandidaten sind John F. Kennedy und Richard Nixon. Beide sind in etwa gleich alt. Und doch wirkt es, wie Kommentatoren schreiben, als repräsentierten sie unterschiedliche Generationen. Auf der einen Seite Kennedy. Jugendlich, optimistisch, charmant. Nixon dagegen wirkt altbacken, unfroh, verkniffen. Nixon ist amtierender Vizepräsident. Davor hat er im Ausschuss für unamerikanische Umtriebe gesessen, jenem Instrument, mit dem Senator Joseph McCarthy in den späten 40er und frühen 50er Jahren Jagd auf Andersdenkende in Politik, Unterhaltung und Medien gemacht hatte. Seine Gegner nennen ihn Tricky Dick, Dick den Trickser. Für Hunter S. Thompson symbolisiert Nixon das Böse schlechthin. Jahre später wird er sich ganz dem Kampf gegen den Mann verschreiben, dem er andererseits viele seiner Bücher widmet, weil der ihn nie enttäuscht. Doch 1960 ist das noch Zukunftsmusik. Kennedy gegen Nixon. Das ist mehr Demokratie gegen autokratisches Denken, Moderne gegen Rückständigkeit, Sexappeal gegen Muffigkeit. Keine Frage, wem die Herzen der Intellektuellen, der Künstler und Außenseiter zuflogen. Auch Frank Sinatra, der bekannteste Sänger dieser Jahre, bezieht mit einem Wahlkampfsong Position. Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track, 'cause he's got high hopes. He's got high hopes. 1960's the year for his high hopes. John F. Kennedy gewinnt hauchdünn. Zwei Jahre später greift Nixon nach dem Gouverneursposten in Kalifornien und scheitert erneut. 1962, mit 49 Jahren, ist Richard Nixon politisch erledigt. Hunter S. Thompson ist 1962 25 Jahre alt. Von New York hat es ihn nach Big Sur verschlagen, in die kalifornische Künstlerenklave am Pazifik. Heimisch wird er auch dort nicht. Er geht nach Südamerika, als freier Auslandskorrespondent für den National Observer, ein Reportage- und Debattenblatt. Ich kam in der Dämmerung auf einer Fischerschaluppe von Aruba aus an. Da es keinen Hafen gibt, wurde ich in einem kleinen Ruderboot an Land gesetzt. Über uns, auf einer scharfen Klippe, stand die komplette Bevölkerung des Dorfs, finster dreinblickend. Dem ersten Besucher in der Geschichte Puerto Estrellas brachten sie offensichtlich wenig gastfreundliche Gefühle entgegen. Hunter lässt sich in Rio de Janeiro nieder. Von dort bereist er andere Länder. Er schreibt über eine Drogenrazzia an der Copacabana, über das Demokratiedefizit in Peru und über den Besuch in einem Schmugglernest auf der kolumbianischen Halbinsel La Guajira. Seine Reportagen kommen an. Sie lesen sich wie Abenteuergeschichten. Ein Hauch von Gonzo schimmert bereits durch, wenn sich die Protagonisten ein bisschen zu perfekt in die Erzählung fügen, wie auf Stichwort das passende Zitat liefern oder die Fantasie offenbar mit dem Autor durchgeht. Wie sich herausstellte, waren es drei Dinge, die meinen Besuch zum Erfolg machten. Das eine waren meine Größe und meine Trinkfestigkeit. Eigentlich war es Angst. Ein Mann allein unter angeblich wilden Indios sollte nicht wagen, betrunken zu sein. Zweitens die Tatsache, dass ich mich keiner Anfrage nach einem Familienfoto verweigerte. Ebenfalls aus Angst. Und drittens meine lebenslange Freundschaft mit Jacqueline Kennedy, einer Frau, die sie als eine Art von Göttin verehrten. We'll be right back. 1964. Hunter S. Thompson ist 27 Jahre alt. Mit Sandy und dem gemeinsamen Sohn Juan lebt er in San Francisco, in einem viktorianischen Einfamilienhaus auf der Parnassus Street im Viertel Haight-Ashbury. San Francisco war in jenen Jahren die Hauptstadt der Welt und wir waren die neue Aristokratie. Es war, als lebten wir im Zauberreich. In meiner Bude auf einem Hügel oberhalb vom Golden Gate Park herrschte reges Leben und Treiben von Künstlern, Musikern, Schreibern, Wüstenbikern und Rock'n'Rollern, deren Namen schon bald in aller Munde sein sollten. Hunter ist chronisch pleite. Für das Reportagemagazin The Nation schreibt er einen Artikel über die Hells Angels. Kaum ist das Blatt auf dem Markt, meldet sich ein Verlag und bietet $6,000 Vorschuss für ein Buch über die Rockerbande. In dieser Zeit beherrschen die Hells Angels die Schlagzeilen, jedenfalls in Kalifornien. Eine angebliche Massenvergewaltigung am Strand von Monterey, ein Überfall auf die Kleinstadt Porterville, eine Entführung in Oakland auf der anderen Seite der Bucht von San Francisco. Während die meisten Reporter über die Angels reden, spricht Hunter mit ihnen. He asked if he could ride around with us and write a book. We said yes. We decided to let him. Sonny Barger. In den 60er Jahren ist er der Präsident der Hells Angels in Oakland. Nach einer Krebserkrankung wird ihm der Kehlkopf entfernt. Er spricht durch eine Öffnung im Hals. Er fragt, ob er mit uns fahren dürfe, und wir sagten ja. Hunter fällt für mich in dieselbe Kategorie wie die Stones. Sehr gut in dem, was er macht, aber kein netter Mensch. Die Idee des Motorrad-Outlaws ist so uramerikanisch wie Jazz. In mancher Hinsicht scheinen sie ein Anachronismus zu sein, ein Überbleibsel aus einer Epoche des Wilden Westens. Aber sie sind eher die erste Welle einer Zukunft, auf die uns nichts vorbereitet hat. Die Angels sind Prototypen. Ausgestoßene Verlierer, aber Verlierer, die bösartig geworden sind und auf Rache sinnen. Es gibt viele Hells Angels in diesem Land, aber die wenigsten tragen Kutten. Ich war selbst einer, ein gescheiterter Schriftsteller. 10 Jahre oder so bin ich keinem Kampf aus dem Weg gegangen. Ein Jahr recherchiert Hunter S. Thompson. Er besucht Partys der Hells Angels, wird Augenzeuge von Schlägereien, nimmt an Saufgelagen teil und fährt mit ihnen durch die Gegend, auf sogenannten Runs. Wer die Angels schon einmal auf einem Run gesehen hat, kann sich vorstellen, dass dieser Menschenzoo auf Rädern nicht unbedingt dem Lebensstil der kalifornischen Landbevölkerung entspricht. Viele ihrer Opfer sind Leute, die zu viele Wild-West-Filme gesehen haben. Sie leiden am John Wayne-Komplex. Das heißt, sie holen zum Schlag aus, sobald sie eine Beleidigung wittern. Pech für sie, denn die Angels nehmen das alle für einen Prinzip sehr ernst. Regel 10 ihrer Satzung lautet: Wenn ein Angel einen Nicht-Angel schlägt, machen alle anderen Angels mit. Einer dieser Runs führt Hunter nach Bass Lake im Yosemite-Nationalpark. Die Polizei regelt das Gebiet großflächig ab. Wenn Sie ein faires Spiel mit uns spielen, Sonny, sind wir auch fair. Wir wollen keinen Ärger. Sie haben wie alle das Recht, an diesem See zu kampieren. Aber sobald Sie anfangen, uns oder sonst jemanden Ärger zu machen, machen wir Ihnen die Hölle heiß. Und dann ist Ihre ganze Bande dran. Wir sind nicht hier, um Ärger zu machen, Sheriff. Wir haben eher gehört, Sie wollten uns Ärger machen. Was haben Sie denn erwartet? Wir haben gehört, dass Sie hierher kommen, um alles kurz und klein zu schlagen. Aber es gibt keinen Grund, warum Sie sich hier nicht vergnügen sollten, wie alle anderen auch. Sie sind in Ordnung, Sonny, das wissen wir. Nun machen Sie mal halblang, Sheriff. Sie wissen doch genau, dass wir alles andere als in Ordnung sind. Sonst wären Sie doch nicht hier. Der Aufenthalt in Bass Lake verläuft friedlich. Nur einmal kriselt es, als Hunter mit 2 Angels zum Bier holen in den nächsten Ort fährt. Dort wartet eine schwer bewaffnete Bürgerwehr. Hunter öffnet den Kofferraum seines Wagens, um notfalls hineinzuhüpfen und ihn von innen zu verschließen. Nach dieser Episode ist Hunter S. Thompson bei den Angels als Memme verschrien, wie Sonny Barger Jahre später in seiner Autobiografie schreibt. Hells Angels erscheint im Frühjahr 1967. Von der gebundenen Ausgabe werden 40.000 Exemplare verkauft, vom Taschenbuch über die Jahre mehr als 2 Millionen. Das Buch macht Hunter S. Thompson über Nacht zu einem bekannten Autoren. Es erlaubt dem anständigen Amerika einen Blick in die Abgründe des eigenen Landes, in eine Parallelwelt mit eisernen Regeln, bizarren Ritualen und seltsamen Insignien. Und es etabliert die Hells Angels als eine der Gruppen, aus denen sich die Subkultur der 60er Jahre zusammensetzt. Er behauptete, das Buch mit 30 Gramm Koks und einer Flasche Whisky geschrieben zu haben. Alles in allem ist es eine gute Lektüre. Nachdem er es fertig hatte, fuhr er mit uns nach Squaw Rock. Er brach einen Streit mit einem von uns vom Zaun und wurde ein bisschen zusammengeschlagen. Das war geplant, das wurde mir klar, als ich das Buch sah. Auf dem Titel stand, ich traf die Hells Angels, ich lebte mit ihnen und wurde fast von ihnen getötet. Und als ich das Cover des Buches gelesen habe, weiß ich, dass er es gemacht hat, weil er schrieb, ich habe ihn getroffen, ich lebte mit ihnen und ich wurde fast von ihnen getötet. Dead man! Try. These people are hippies. They dress in bizarre and colorful ways. They wear their hair long. Well, they'll stone you when you're trying to be so good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. Then they'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, I think truly it was a meeting of a lot of subcultures that we got to know people we never would have seen otherwise. And got to deal with them. All those guys up in Berkeley, you know, those Anwar people. Im Grunde waren die 60er ein einziges Treffen verschiedener Subkulturen. Wie viele Leute wir getroffen haben. Die Kriegsgegner und Bürgerrechtler in Berkeley, schwarze Gruppen und die ganzen Leute unterwegs mit dem Bus. Weißt du, ein Vermächtnis der 60er ist, dass die Gesellschaft gelernt hat, mit Subkulturen auszukommen. Ken Babbs, Mitte der 60er Jahre, ist er einer der Merry Pranksters. Ebenso wie Carolyn Garcia, genannt Mountain Girl. Es fing alles mit diesem Musical über diesen Narren an. Wie heißt der nochmal? Golenstiegen. Till Eulenspiegel. That's it. Yeah, well, he's the Till beginning Eulenspiegel. Of Mary er steht am Anfang der Merry Pranksters. Till Eulenspiegel. Wir hatten alle das Buch gelesen, eine tolle Geschichte. Es handelt davon, wie man als Gauner den Lauf der Welt verändern, sein Auskommen finden und gleichzeitig ein spannendes Leben haben kann. Wie schön. Die Leute fragen mich immer, was ein Prankster ist. So eine klasse Erklärung habe ich noch nie gehört. Die Merry Pranksters sind die Keimzelle der Hippie-Bewegung. Eine Gruppe junger Leute, die sich um den Schriftsteller Ken Kesey gebildet hat. Kesey ist der Autor des Bestsellers Einer flog über das Kuckucksnest. Von den Tantiemen hat er einen alten Schulbus gekauft und ihn mit den Pranksters knallbunt bemalt. Wo sonst das Fahrziel angegeben ist, steht in Großbuchstaben Further, immer weiter. Mit diesem Bus ziehen die Merry Pranksters durchs Land. Als Basis der Kommune dient Keseys Farm in La Honda, im Küstengebirge bei San Francisco. Die Pranksters drehen Super-8-Filme und machen Musik. Und sie veranstalten LSD-Partys, sogenannte Acid-Tests. Der Begriff Acid-Test stammt aus dem Militärjargon. In den 50er Jahren hat der amerikanische Nachrichtendienst CIA versucht, neue Verhörmethoden zu entwickeln. Freiwilligen wurde die bis Mitte der 60er Jahre legale Droge LSD verabreicht. Anschließend wurden sie mit Hilfe eines Lügendetektors befragt. Auch Ken Kesey war unter den Probanden. Ohne LSD hätte ich nie so gut schreiben können. Es ist, du siehst die Welt aus einem neuen Blickwinkel. Dieses Gefühl, es geht von den Augen bis in die Fingerspitzen. LSD ist der Weg zur Erleuchtung. Für alle, die an einer besseren Welt interessiert sind. Ich lernte Kesey eines Nachmittags im August in den Studios eines Bildungsfernsehsenders kennen. Schreibt Hunter S. Thompson in seinem Buch über die Hells Angels. Freewheeling Franklin, einer der Rocker, las dort aus einem epischen Gedicht, das er selbst verfasst hatte. Thema: Was es bedeutet, ein Angel zu sein. Ich musste früh weg, weil ich einem Angel noch eine Platte mit brasilianischer Percussionmusik vorbeibringen musste. Kesey begleitete mich, und als wir dort eintrafen, kam er bei den 4 oder 5 Rockern, die dort herumhingen, glänzend an. Nach etlichen Stunden des Essens und Trinkens und Kiffens lud er uns zu einer Party nach La Honda ein. Die Party gilt als Stunde Null der Hippie-Bewegung, als Einleitung des Sommers der Liebe, in dessen Folge Haight-Ashbury zum Mittelpunkt einer neuen universellen Jugendkultur wird. Der Autor Tom Wolfe beschreibt die Party in seinem Buch über die Merry Pranksters. Samstag, der 7. August, war ein strahlend blauer Tag. Einmal mehr beleuchtete das Rampenlicht Gottes handgewerkelte Szenerie rund um La Honda, Kalifornien. Die Bürger bereiteten sich auf den Tag vor, indem sie Fenster und Türen vernagelten. Die Cops rüsteten sich, indem sie ein Kommando aus 10 Streifenwagen mit blinkenden Lichtern auf Touren brachten und Munition ausgaben. Die Pranksters rüsteten sich, indem sie sich die Birne vollknallten. Sie waren hier unten in ihrer leuchtend grünen Schlucht, in ihrem Blockhaus unter dem Rotholzwald und dröhnten sich galaktisch zu. So that party went on for a couple of days. Die Party ging über ein paar Tage und die Bullen standen am Ende der Auffahrt und haben jeden, der weg wollte, angehalten. Jeder wurde angehalten und gefilzt. June the Goon gab einem Hell's Angel namens Freewheelin' Franklin, der unkonventionelle Frank, ein bisschen LSD. Und Frank dachte, das wäre irgendeine Art auffrisierter Speed oder so. Und er hatte das absolut herrlichste Erlebnis seines Lebens. Als es zu dämmern begann, saß er hoch oben in der Astgabelung eines Rotholzbaumes und fuhr auf die Klänge und Schwingungen Bob Dylans ab, der eben seinen Subterranean Homesick Blues röchelte. Girl by the whirlpool's looking for a new fool. Don't follow leaders or watch your parking meter. Freewheelin' Frank played it over and over and over again, and he was like, all. Er spielte das Lied immer wieder von vorn. And Allen Ginsberg comes in with his chim, his ding, ding, ding, ding, ding, little finger chingles, ding, ding, ding, ding, ding, and everybody took acid, ding, ding, ding, ding, ding, and he chanted. He must have played it 10 times, and I got so tired of it that I finally went into the record player. Nach 10 Mal hatte ich die Nase voll. Ich nahm die Platten runter und warf den Plattenspieler in den Bach. At that point we didn't know his name. He was so messed up, I don't think he could talk. He had a dog. Damals wussten wir nicht, wer Hunter war. Er war total hinüber, unfähig zu sprechen. Er hatte einen Hund an der Leine und eine Kette um den Hals, an der ihn ein Hell's Angel herumführte. Er trug einen Trenchcoat und Unterhosen, sonst nichts. Ein Verrückter. Er war uns nicht geheuer, aber wir versuchten höflich zu sein. And we didn't really understand it, you know, but we were trying to be polite. Hunter Thompson on that fucking motorcycle. Hunter S. Thompson fuhr mit seinem verdammten Motorrad los, um irgendwas zu kaufen. Und er hatte seinen Hund im Schlepptau. Total irre. Die Bullen haben ihn nicht angehalten, weil er zu schnell war, sondern weil er diesen gottverdammten Hund hinter sich herzog. Wenn ich einen meiner Rauschzustände noch einmal durchleben könnte, dann diesen komplett mit den irren Lichtern, den Polizisten. Und aus den riesigen Boxen dröhnt Dylan. Die Atmosphäre war elektrisierend. Wenn von den Angels etwas Bedrohliches ausging, so machte das die ganze Sache auch interessanter, viel lebendiger als bei einem höflich steifen Treffen intellektueller Wahrheitssucher, die Weisheit in einer Kapsel zu finden hoffen. Immer wieder wird Hunter S. Thompson in seinen Texten auf diese Party zurückkommen und darauf, was sie für ihn symbolisierte. Die totale Freiheit. Aber schon während der Party selbst beschleicht ihn die Ahnung, dass diese Freiheit Grenzen hat, dass der Weg in die neue Welt keine Einbahnstraße ins Glück ist. Und dann ist da die Szene, von der ich nicht weiß, ob es sich dabei um eine Sexorgie unter Freunden handelt oder um eine hemmungslose Gruppenvergewaltigung. Ein paar Outlaws haben ein Mädchen gefunden, das bereit ist, in einem Nebengebäude das Tier mit den zwei Rücken zu spielen. Die Sache mit der neuen Mutter spricht sich schnell rum und schon haben sich andere Angels um sie versammelt. Trinken, lachen und machen mit, sobald sich eine freie Stelle bietet. Doch irgendwann ist der Schwung raus und einer der Angels schleppt ihren Ex-Mann heran. Als sie ihn sieht, bittet sie ihn, sie zu küssen. Das tut er und treibt es dann unbeholfen mit ihr. Und alle anderen jubeln ihm zu. As a woman, I never felt like I was on any kind of territory that I understood with him. Als Frau bin ich nicht mit ihm klargekommen. Ich habe ihn mal angeflirtet, keine Reaktion, nicht mal einen Blick. So schlecht sehe ich doch gar nicht aus. Ständig hat er sich in gefährliche Situationen begeben. Das war wohl seine Definition von Erfolg. Ein seltsamer Typ. He's a strange guy. Thank you. smoking caterpillar has given you. Der Trend der 60er deutet darauf hin, dass die Guten langsam aber sicher über die Bösen siegen würden. Aber etwas ist mir nicht geheuer. Immer mehr meiner Freunde werden festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Wir tun, was wir schon immer getan haben, aber plötzlich begehen wir Straftaten, richtige Verbrechen, die drakonisch bestraft werden. 5 Jahre Staatsgefängnis, weil man einen Joint geraucht hat. Oder 10 Jahre, wenn man sich weigert, zur Armee eingezogen und zum Sterben nach Vietnam geschickt zu werden. Der Spaß von gestern ist zum Albtraum geworden. 1968. Der Sommer der Liebe ist vorbei. Die meisten US-Staaten haben drakonische Drogengesetze erlassen. Auch LSD wird verboten. Die Protagonisten der Hippie-Bewegung haben San Francisco verlassen. Von den Tantiemen seines Buchs über die Hells Angels kauft Hunter S. Thompson die Owl Farm in Woody Creek, Colorado. Nicht weit entfernt vom Skiort Aspen. Bis zu seinem Tod wird er dort leben. Zerbrochen ist auch die Allianz der Subkulturen, für die Haight-Ashbury stand. Und zwar mit einem großen Knall, als die Hells Angels im Herbst 1967 eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg angriffen. Mit den Angels war das immer so eine Sache. Sie sahen sich als Ausgestoßene und Gesetzlose, die einfach taten, was sie wollten. Das war lange bevor sie anfingen, sich mit Amphetaminen aufzuputschen, bevor sie Gangster und Medienfiguren wurden und richtig Geld machten. Später hat Sonny Barger, ihr Präsident, einen Brief an Präsident Johnson geschrieben, in dem sie sich als Gorillakämpfer in Vietnam anboten. Er schrieb wörtlich G-O-R-I-L-L-A-S. Der Krieg in Vietnam spaltet die Nation. Unter Präsident Lyndon B. Johnson ist die Auseinandersetzung eskaliert. 530.000 US-Soldaten stehen am Mekong. Die meisten sind Wehrpflichtige, im Schnitt 19 Jahre alt. Sie kämpfen auf Seite Südvietnams, eines autoritären Regimes, gegen den kommunistischen Norden. Und sie führen einen schmutzigen Krieg mit flächendeckenden Bombardements und dem Einsatz von Agent Orange. Das Entlaubungsmittel wird aus der Luft versprüht, um den Urwald zu lichten, der den Nordvietnamesen bei ihren Guerilla-Operationen Deckung bietet. Langfristig führt Agent Orange zu Krebserkrankungen und Missbildungen bis in die dritte Generation. Auch innenpolitisch ist 1968 ein schwarzes Jahr. Am 4. April wird der Bürgerrechtler Martin Luther King ermordet. Das Attentat löst Rassenunruhen in über 100 Städten aus. Und es herrscht Wahlkampf. Für die Republikaner tritt Richard Nixon an, ein alter Bekannter. 8 Jahre zuvor hat Nixon die Präsidentschaft denkbar knapp gegen John F. Kennedy verloren. 1962 den Gouverneursposten in Kalifornien verfehlt. Er galt als erledigt. Doch nun ist er wieder da, als neuer Richard Nixon, wie seine Wahlkampfmanager betonen. Unter dem Titel »Es wird vorgestellt, die Richard-Nixon-Puppe«, überholtes 1968er-Modell, ätzt Hunter S. Thompson. Richard Nixon zählte nie zu meinen Lieblingsmitmenschen. Jahrelang habe ich allein die Tatsache seiner Existenz als Beweis für all jene verfaulten Gene und kaputten Chromosomen angesehen, die alle Realisierungsmöglichkeiten des amerikanischen Traums korrumpierten. Er war eine üble Karikatur seiner selbst Ein Mann ohne Seele, ohne innere Überzeugungen, mit der Integrität einer Hyäne und dem Stil einer giftigen Kröte. Der Nixon, an den ich mich erinnere, war absolut humorlos. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er über irgendetwas lachen könnte, es sei denn vielleicht über einen Querschnittsgelähmten, der die Demokraten wählen möchte, aber nicht in der Lage war, den Hebel der Wählmaschine zu packen. Die Neue Linke und viele junge Leute setzen auf John F. Kennedys Bruder Robert. Am 4. Juni gewinnt er die Vorwahlen in Kalifornien. Die Nominierung als Kandidat der Demokraten auf dem Parteitag 7 Wochen später ist ihm kaum noch zu nehmen. Kurz nach Mitternacht betritt er unter dem Jubel seiner Anhänger die Bühne im Ballsaal des Hotels Ambassador in Los Angeles. What we're going to do around the rest of the globe and whether we're going to continue the policies that have been so unsuccessful. The country wants to move in a different direction. We want to deal with our own problems within our own country and we want peace in Vietnam. Ist es nicht an der Zeit, uns der Welt anders zu präsentieren und Schluss mit einer Politik zu machen, die noch nicht einmal erfolgreich ist? Dieses Land will einen neuen Weg einschlagen. Wir wollen uns um unsere eigenen Probleme kümmern und wir wollen Frieden in Vietnam. My thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Thank you. Und jetzt auf nach Chicago. Der Sieg ist unser. I don't know. What happened? You know? Would a doctor come right here? Mit Robert Kennedy stirbt die Hoffnung auf einen Präsidentschaftskandidaten, der den Vietnamkrieg beendet und versucht, die Kluft zwischen Arm und Reich im Land zu überbrücken. Das Attentat stürzt die Parteiführer der Demokraten um Präsident Lyndon B. Johnson und Chicagos Bürgermeister Richard Daley in ein Dilemma. Sollen sie eine offene Debatte mit ungewissem Ausgang zulassen oder sich auf einen Kandidaten verständigen und dessen Nominierung hinter den Kulissen absichern? Sie entscheiden sich für die zweite Variante. Johnsons Vizepräsident Hubert Humphrey soll gegen Nixon antreten. Einen wirklich plausiblen Grund, nach Chicago zu fahren, hatte ich nicht. Nicht einmal einen Reportageauftrag. Ich wollte einfach nur dabei sein und die Atmosphäre schnuppern. In der Stadt wimmelte es von Journalisten, sodass ich mir wie ein Tourist vorkam. Und die Tatsache, dass ich mit eindrucksvolleren Papieren aufwarten konnte als die meisten Schreiber und Reporter vor Ort, war mir irgendwie peinlich. Aber ich kam nicht ein einziges Mal auf den Gedanken, mich um einen konkreten Auftrag zu bemühen. Hätte mich aber jemand gefragt, wäre ich bereit gewesen, die ganze Geschichte auch ohne Honorar zu schreiben. Zeitgleich mit dem Parteitag der Demokraten findet in Chicago ein Jugendfestival statt, unter anderem organisiert von den Yippies, einer linken Anarcho-Partei, und von den Black Panther, der radikalen schwarzen Bürgerrechtsorganisation. Die Situation ist potenziell explosiv. Auf der einen Seite die demokratischen Parteibosse, die möglichst geräuscharm einen erklärten Befürworter des Vietnamkriegs als Präsidentschaftskandidaten aufstellen wollen. Auf der anderen junge Leute, die diesen Krieg am liebsten sofort beendet sähen. Beide Seiten rüsten verbal auf, schon Wochen vor dem Parteitag. Die Yippies kündigen an, ein Schwein, Pegasus the Immortal, als Kandidaten zu nominieren. Bürgermeister Daley versetzt die Nationalgarde, eine 23.000 Mann starke staatliche Reservearmee, in Alarmbereitschaft und droht offen mit Repressalien, sollte es zu Ausschreitungen kommen. Abgeschreckt durch die drohende Gewalt finden nur 10.000 statt der erwarteten 50.000 Besucher den Weg nach Chicago. Und von 12 gebuchten Bands treten nur die Politrocker MC5 auf. In einem Essay schildert Hunter S. Thompson seine Erlebnisse in Chicago. Es ist Mittwoch, weit nach Mitternacht.

singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Diese Woche in Chicago veränderte für immer meine Hirnchemie. Ich war als Journalist gekommen und ging als Bestie. Die Hippie-Bewegung basierte auf der Prämisse, dass die Machthaber tatsächlich zuhören und dass sich etwas ändert, wenn man den Protest richtig ansetzt. So gesehen ist jeder öffentliche Protest, sogar in Verbindung mit Gewalt, vom Kern her optimistisch. Und das ist die Tragik. Die Hundesöhne haben nie verstanden, dass die Bewegung Ausdruck des Glaubens an den amerikanischen Traum war. Chicago ist ein Wendepunkt in der amerikanischen Jugendkultur. Die Organisatoren des Festivals, die sogenannten Chicago Seven, müssen sich wegen Verschwörung und Anzetteln eines Volksaufstandes vor Gericht verantworten. Zwei Angeklagte werden freigesprochen, die restlichen fünf im Februar 1970 zu Gefängnis und Geldstrafen verurteilt. Im November 1972 wird ein Berufungsgericht die Urteile aufheben. Die Wahl im November 1968 gewinnt Richard Nixon mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,7% der abgegebenen Stimmen, aber mit deutlicher Mehrheit der Wahlmänner, die letztlich den Präsidenten wählen. Am 20. Januar 1969 leistet er in Washington seinen Amtseid. Unter den Zuschauern Hunter S. Thompson. You, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office. That I will faithfully execute the office. Of President of the United States. Of President of the United States. And will to the best of your ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Nixon repräsentiert die dunkle Seite des amerikanischen Traums. Er steht für Habgier, Dummheit, Unehrlichkeit, für Hau-drauf-Mentalität, Machtgeilheit und Gefühllosigkeit. Er repräsentiert alles, was falsch ist an diesem Land. Ich war bei seiner Amtsübernahme in Washington und hatte auf einen Scheißhagel gehofft, der das Weiße Haus in Stücke schlagen würde. My fellow Americans and my fellow citizens of the world community, I ask you to share with me today the majesty of this moment. Mit Richard Nixon hat ein Mann den Gipfel der politischen Bühne erklommen, an dem Hunter S. Thompson sich die nächsten Jahre abarbeiten wird. Und er liefert Hunter das Thema, das ihn fortan beschäftigen wird. Der Tod des amerikanischen Traums. Also der Idee, wonach dieses Land so groß und tolerant ist, dass alle, auch Andersdenkende, darin ihren Platz finden. Die beiden Männer kennen sich persönlich. Nach einer Wahlkampfrede in New Hampshire hat Nixons Kampagnenleiter Hunter aus der Pressemeute herausgepickt und ihm angeboten, den Kandidaten zum Flughafen von Manchester zu begleiten. Einzige Bedingung? Kein Wort über Politik. Stattdessen reden sie über American Football. Und Hunter stellt erstaunt fest, dass Nixon nicht nur fachkundig ist, sondern von einer echten Leidenschaft für den Sport beseelt. Doch zunächst wartet ein neuer Auftrag auf Hunter S. Thompson. Für Scallons Monthly, ein kurzlebiges linkes Kampfblatt, soll er einen Artikel über das Kentucky Derby schreiben. Das Derby wird in Louisville ausgetragen, Hunters Geburtsort. Statt eines Fotografen wird ihm ein Illustrator zur Seite gestellt, Ralph Steadman. In seiner Autobiografie »The Joke is Over« schildert Steadman seine erste Begegnung mit Hunter in der Bar von Churchill Downs. der Rennbahn in Louisville. Ich beobachtete einen Typen, wie er mit Kreide Rennergebnisse auf eine Schiefertafel schrieb. Dann trank ich mein Bier aus und wollte gerade zur Bar, um ein neues zu holen, als eine seltsame Stimme in meine Gedanken eindrang. Sie kam rüber wie eine Mischung aus einem verhunzten Karateschlag und sandigem Sirup. Entschuldigung, sind Sie zufällig aus England? Ein Künstler vielleicht? Ich bin Engländer, antwortete ich. Ich heiße Ralph Steadman. Sie müssen Hunter S. Thompson sein. Wo haben Sie denn gesteckt? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass man Sie hochgenommen hat. Hochgenommen? Ich verstand nicht, wovon er redete. Polizei? Die stecken ihre Nase in alles, vor allem, wenn sie es nicht kennen. Ihr Bart. Sowas trägt man hier nicht. Wollen wir nicht ein paar Bier trinken und die Sache bequatschen? Ich sah mir den Typen näher an. Er hatte eine Pilotensonnenbrille auf und so einen weißen, breitkrempigen Sonnenhut. Der obere Teil seines Körpers steckte in einer Jägerweste, der untere in Leinenhosen. Er trug Turnschuhe. Über seiner Schulter hing eine abgewetzte Ledertasche und zwischen den Fingern seiner rechten Hand eine Zigarette mit Spitze. Die beiden Männer verstehen sich auf Anhieb. In den folgenden Jahren werden sie bei vielen Reportagen und Projekten zusammenarbeiten. Und sie werden Freunde. Fürs Leben. In gewisser Weise sind sie sich ähnlich. Beide sind exzentrisch. Hunter S. Thompson auf eine sehr amerikanische Art verrückt, Ralph Steadman britisch unterkühlt. Ihr Humor ergänzt sich, sie sind trinkfest. Und sie haben eine tiefe Abneigung gegen die Welt der Spießer, der Borniertheit und der Dummheit. Ihren Auftrag begreifen sie als Aufforderung, genau dies zu entlarven. Wie Hunter, als ihn ein Betrunkener an der Bar anspricht. Er sagte, sein Name sei so und so, aber nenn mich einfach Jimbo. Und er war hier, um so richtig einen drauf zu machen. Ich bin zu allem bereit, bei Gott, zu allem. Herr, was trinken wir? Ich bestellte eine Margarita, aber davon wollte er nichts wissen. Was zum Teufel soll denn das für ein Drink sein? Beim Kentucky Derby? Mit dir stimmt was nicht, Junge. Gib ihm einen guten Whisky. Hör mal zu. Ich kenne mich hier aus. In dieser Stadt darfst du nicht den Eindruck machen, du seist ein Schwuler, sonst barbieren sie dich in Sekundenschnelle. Ich steckte mir eine Marlboro in die Zigarettenspitze. Er wandte sich wieder an mich. Sag mal, du siehst aus wie aus dem Pferdegeschäft. Na, hab ich recht? Nein, sagte ich. Ich bin Fotograf, Playboy. Er lachte. Haha, ich will verdammt sein. Wovon willst du denn Bilder machen? Von nackigen Pferden? Ich schüttelte den Kopf. Es wird Ärger geben, sagte ich. Ich habe den Auftrag, Fotos von dem Krawall zu machen. Von welchem Krawall? Ich zögerte und quirlte das Eis in meinem Drink. Auf der Rennbahn, am Derbytag, die schwarzen Panther. Ich starrte ihn wieder an. Lesen Sie keine Zeitungen? Es sind nicht nur die Panther. Das FBI sagt, Busse voller weißer Verrückter kommen aus allen Teilen des Landes, um dann gemeinsam anzugreifen. Sie sind angezogen wie alle anderen, Jackets und Schlips und so. Die Bullen und die Nationalgarde haben 20.000 Mann in Alarmbereitschaft. Er saß einen Moment da, sah angeschlagen aus. Dann schrie er laut auf. Oh Jesus, haben die denn vor nichts mehr Respekt? Was in Gottes Namen geht in diesem Land vor? Wie kann man all dem nur entrinnen? Hier und jetzt jedenfalls nicht, sagte ich und schnappte mir meine Tasche. Danke für den Drink und... alles Gute. Viel Glück. Die Recherche in Louisville gerät zum Amoklauf. Thompson und Steadman werden in Raufereien verwickelt. Einmal nebelt Hunter die Pressetribüne der Churchill Downs mit Pfefferspray ein. Das Rennen und die Ergebnisse interessieren ihn nicht. Für Hunter war das keine normale Rückkehr in seine Heimatstadt, schreibt Ralph Steadman in seiner Autobiografie, sondern die Auseinandersetzung mit den Dämonen seiner Jugend. Mit den pferdeverrückten Snobs und den Bildungsbürgern, die das Rennen in den feinen Logen verfolgten und ihn zurückgewiesen hatten. Dabei hatte er mir vorenthalten, dass er ein Projekt ausgebrütet hatte, um den schwarzen Punkt in seinem Leben auszumerzen. Dieses Projekt sollte ihn verbrennen, bevor er 40 wurde. Das Projekt ist eine neue journalistische Form, die Hunter S. Thompson Gonzo nennt. Eine Mischung aus Reportage und Fiktion. Im Idealfall wird Gonzo im Moment des Entstehens aufgezeichnet und nicht mehr nachbearbeitet. Ein Stück weit ist Gonzo aus der Not geboren. Als Journalist legt Hunter zu wenig Wert auf Fakten und er lässt seiner Fantasie zu viel Raum. Als Schriftsteller mangelt es ihm an der Fähigkeit, Personen zu zeichnen und Handlungsstränge zu entwickeln. Gonzo ist die Synthese beider Defizite, wobei aus zweimal Minus Plus wird. Nun ist Hunter sein eigener Hauptdarsteller und die Handlung ergibt sich automatisch aus dem Chaos, das er stiftet. Das Kentucky Derby ist dekadent und degeneriert, erscheint im Juni 1970. Thompsons Ehefrau Sandy erzählt, dass Hunter zunächst unsicher war. Aber begeisterte Reaktionen aus der Redaktion von Scallons Monthly bestärkten ihn, auf dem richtigen Weg zu sein. Mein Hauptluxus in jenen Jahren, ein in der Tat notwendiger Luxus, war die Möglichkeit, in und aus meinem Fort in Woody Creek zu arbeiten. Es war mein spiritueller Anker, ein wichtiger Erdungspunkt, wo ich immer Liebe, Freunde und gute Nachbarn fand. Wenn ich die letzte Haarnadelkurve hoch auf die Woody Creek Road nahm, wusste ich, dass ich sicher war. 1970. Die 60er Jahre sind vorbei. Ein Jahrzehnt des Aufbruchs, in dem Grenzen fließend erscheinen und eine neue Welt möglich. Die Hippies haben sich aufs Land zurückgezogen. Nach Eugene in Oregon, wie die Merry Pranksters und die Grateful Dead. In hunderte Kommunen, die überall im Land entstehen. Nach Woody Creek bei Aspen, Colorado, wie Hunter S. Thompson. Statt die Welt zu verändern, gilt es nun im Kleinen einen Gegenentwurf zu entwickeln. He was a very, you know, very lovable person. I liked him a lot. He was a good dude. And Hunter war ein liebenswerter Mensch. Ich mochte ihn sehr. Er war ein guter Kumpel und er hat immer Partei für die ehrlichen Menschen ergriffen. Gegen die Arschlöcher. Und er hatte etwas Unschuldiges. Weil er Hunter war, war alles, was er sagte, provokativ. Being Hunter Thompson, the things he would say were, I guess you, you know, you'd say provocative. David McYessie, ein ehemaliger Football-Profi. McYessie war Verteidiger bei den St. Louis Cardinals. Nachdem er eine Petition gegen den Vietnamkrieg unterschrieben hatte, fiel er in der National Football League in Ungnade. 1969 beendete McYessie seine Karriere und zog nach Woody Creek. It was much more of a smaller village. I think it was just being discovered. There were a number of people. Aspen war damals noch ein idyllisches Dorf, es sollte erst später entwickelt werden. Eine Menge junge Leute waren aus San Francisco oder Los Angeles hierher gekommen, weil sie das Leben in der Großstadt satt waren. Und auf der anderen Seite standen die Rancher und die alten, konservativen Geschäftsleute. 1970 wird ein neuer Sheriff gewählt. Gegen Amtsinhaber Carol Whitmire, einen klassischen Vertreter von Law and Order, tritt Hunter S. Thompson an. Er repräsentiert Freak Power, eine neue Partei. Ihre Plakate zeigen einen weißen Sheriff-Stern auf schwarzem Grund. Darin die Gonzo-Faust mit den zwei Daumen und der Peyote-Blüte. Thompsons Programm besteht aus drei Punkten. Die Straßen werden sofort begrünt. Der scheiß Asphalt wird aufgehämmert und eingeschmolzen und zum Bau eines Parkplatzes außerhalb der Stadt, am besten irgendwo außer Sicht, verwendet. Die gesamte öffentliche Fortbewegung erfolgt zu Fuß oder mit Hilfe der Fahrradflotte, die von der städtischen Polizei gewartet wird. Der Name von Aspen wird in Fat City geändert. Damit macht man es Geldschneidern, Immobilienhaien und sonstigen menschlichen Schakalen unmöglich, aus dem Namen Aspen Kapital zu schlagen. Der Drogenverkauf muss kontrolliert werden. Meine erste Amtshandlung als Sheriff wird darin bestehen, auf dem Rasen vor dem Gerichtsgebäude einen Pranger zu errichten und die Prügelstrafe zu vollziehen, um unehrliche Dealer angemessen zu bestrafen. Für den Wahlkampf hat sich Hunter S. Thompson das ohnehin schüttere Haar abrasiert. Bei Diskussionen bezeichnet er Whitmire als meinen langhaarigen Gegenkandidaten. Er trägt schwarz mit weißem Sheriff-Stern auf der Brust. Die Karikatur eines knallharten Gesetzeshüters. It was not a formal setup, it was just kind of where Hunter would hold court and Hunter. Das war kein richtiger Wahlkampf, er hielt eher Hof. Hunter hatte die Kampagne nicht wirklich gesteuert, er wurde von den Ereignissen fortgetragen. Und er nahm die Sache nicht so ernst wie viele seiner Helfer. Für mich war es wirklich wichtig, ihn durchzubringen. Die Stimmung ist angespannt. Gerüchte machen die Runde. Angeblich ist ein Auftragsmörder auf Thompson angesetzt. So the night before the election, the word was that the vigilantes were going to come and get Hunter. In der Nacht vor der Wahl hieß es plötzlich, eine Bürgerwehr wolle Hunter ausräuchern, wie früher im Westen sein Haus anzünden. Aber irgendwie hatte Hunter bei diesem Gerücht die Finger im Spiel. Wir patrouillierten um sein Haus zu dritt, ich hatte ein Gewehr, die anderen Schrotflinten. So gegen eins, als es immer kälter wurde, sagte ich, stopp, lass uns reingehen, bevor einer angeschossen wird. Das alles ist zu verrückt. Come on, let's go in. This is crazy. Am Ende gewinnt Hunter S. Thompson zwar ein paar Wahlbezirke, Hunter 182, Whitmire 137, Ricks 10. Aber insgesamt unterliegt er deutlich. Als die Niederlage amtlich ist, tritt er vor die Fernsehkameras, gehüllt in eine US-Flagge, auf dem Kopf eine blonde Perücke. Es ging mir mehr um eine politische Aussage, als darum, eine Kommunalwahl zu gewinnen. Ich wollte zeigen, dass der amerikanische Traum im Arsch ist. Als seine Niederlage feststand, gingen wir essen. Hunter war kein bisschen geknickt, aber ich war am Boden zerstört. Ich hatte so hart gearbeitet und dann das. Hunter kam zu mir und sagte, nimm's nicht so schwer, Dave. Und er hatte recht. Die ganze Sache war mehr Theater als alles andere. Hunter, der sein Stück aufführte, live in Aspen. And it was more theater than anything else, I think. It was Hunter being able to do Hunter theater live at Aspen. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. We like living right, being free. We don't make a party out of loving. We like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, and white lightning's still the biggest thrill of all. One day Hunter showed up. Eines Tages stand Hunter vor meiner Haustür. Er kam aus Las Vegas, wo er für Life Magazine über ein Autorennen berichten sollte. David Felton. Er ist Redakteur bei der Musikzeitschrift Rolling Stone. Das Blatt war 1967 in San Francisco gegründet worden. Dem Zeitgeist entsprechend wurde das Themenspektrum in den späten 60er Jahren erweitert. Zuletzt auch um Politik. And he showed up at the door and he said, I just started something new. I want you to hear it. And he sat down and he read the first six pages of Fear and Loathing in Las Vegas. Er stand also vor meiner Tür und sagte, ich habe da was Neues. Ich möchte, dass du es hörst. Und er las mir die ersten sechs Seiten von Fear and Loathing in Las Vegas vor. Das war ein Experiment, an dem er sich mit seinem Freund und Anwalt Oscar Acosta versucht hatte. Die beiden rannten in Las Vegas herum, benahmen sich wie irre, stifteten kreatives Chaos, nahmen alles auf. Und das war dann die Story. That was how they got the story. We were somewhere around Barstow, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold. Wir waren irgendwo bei Barstow, am Rande der Wüste, als die Drogen zu wirken begannen. Ich weiß noch, dass ich so etwas sagte wie: Mir hebt sich gleich die Schädeldecke, vielleicht solltest du fahren. Und plötzlich war ein schreckliches Getöse um uns herum und der Himmel war voller Viecher, die aussahen wie riesige Fledermäuse. Und sie alle stürzten sich herab auf uns, kreischend wie ein Kamikaze-Angriff auf den Wagen, der mit 160 Sachen und heruntergelassenem Verdeck nach Las Vegas fuhr. Wait! We can't stop here. This is bad country. Here's your half of the sunshine acid. How long do I have? If your attorney advises you to drive at top speed, it'll be a goddamn miracle if we can get there before you turn into a wild animal. Angst und Schrecken in Las Vegas ist ein Sprache gewordener LSD-Trip. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion sind verwischt. Die Handlung ist lose, sprunghaft, wirr. Einziger roter Faden, zwei Männer. Hunters alter Ego Raoul Duke und Dr. Gonzo suchen den amerikanischen Traum. Oder den Hippie-Traum von einem anderen, besseren Land, was zumindest für Hunter S. Thompson dasselbe ist. Mit Oscar Acosta hat Thompson den idealen Partner gefunden. Einen Bullen von Mann. Mindestens ebenso verrückt wie Hunter. Zu allen Exzessen bereit. Diese Drogengeschichten, sie passten in die Zeit. Ich weiß nicht, ob ich gleich gesehen habe, dass dieses Buch die Geschichte des Journalismus verändern würde, was es ja getan hat. Aber ich war von Anfang an fasziniert, auch von Hunter selbst. Er war groß und voller Energie, er trug Shorts und Sonnenbrille. Er hatte eine starke, körperliche, fast schon animalische Ausstrahlung. Damals war der neue Journalismus in Mode. Der Schreiber wurde Teil der Story, die Story selbst persönlicher und subjektiver. Aber Gonzo ging weit darüber hinaus. Das war etwas Eigenes und Neues. Gonzo heißt, dass der Schreiber das Geschehen aktiv beeinflusst. Und damit auch die Form. Angst und Schrecken in Las Vegas ist alles andere als stringent erzählt. Teile der Story hat Hunter als Notizen auf losen Zetteln festgehalten. Exakt so erscheinen sie auch im Buch. Wie die Schlüsselszene, der Zusammenbruch auf dem Paradise Boulevard. Taco Burger, was denn das? Das ist ein Hamburger mit einem Taco in der Mitte. Statt der oberen Brötchenhälfte. Als dein Anwalt rate ich dir, den Chili Burger zu nehmen. Wir sind auf der Suche nach dem amerikanischen Traum. Man hat uns gesagt, dass er irgendwo hier in der Nähe sein muss. Fünf Tacos, ein Taco-Burger. Hey Lou, weißt du, wo der amerikanische Traum ist? Was soll das denn sein? Keine Ahnung, man hat uns von San Francisco hierher geschickt, um ihn zu suchen. Soll das ein Lokal sein? Vielleicht der alte Psychiaterclub. Er liegt auf der Paradise. Ist das auch ernst gemeint, Leute? Also schauen Sie sich den Wagen da draußen an. Sehe ich aus, als sei das meiner? Man hat uns nur gesagt, nehmt den Cadillac und fahrt, bis ihr den amerikanischen Traum findet. Das muss der alte Psychiaterclub sein. Aber da hängen nur Bekloppte rum. Gewalttätigkeiten rund um die Uhr, meinen Sie das? Das nicht gerade, aber in dem Laden ist sogar der Barmixer bekifft. Immerhin eine Spur. Love is but a song we sing. Fears we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now. San Francisco Mitte der 60er Jahre war ein besonderer Ort und eine besondere Zeit. Keine Erklärung, keine Collage aus Worten und Musik und Erinnerungen kann das Wissen ersetzen, es miterlebt zu haben. Wahnsinn in jede Himmelsrichtung, zu jeder Stunde. Es herrschte dieses universelle Gefühl, alles, was wir taten, sei richtig. Kein Zweifel, wir würden gewinnen. Und das, glaube ich, war der Haken. Dieses Gefühl, der Sieg über die Kräfte des Alten und Bösen sei unausweichlich. Nicht auf militante Weise, das hatten wir nicht nötig. Unsere Energien würden sich ganz einfach durchsetzen. If you hear the song I sing, you will understand. Listen. You hold the key to love and fear, all in your trembling hand. Just one key unlocks them both. It's there at your in my stocking. If the score is tight, I may drop in and plant smoke stacks. Then it leaves no tracks. What's ugly is wrong, so I'm just living on. And here you're talking, you only popping spit. Automatic walking, you a snapper kid. Your dinghy just circles and sinks. Take the Lord's name in vain. Dead in kings, calm living off, not living on. Living on past the ice age and walrus harpoons. Living on past space age. Of the exit on cartoons, bringing you right along, helping you live it on. By what I say, if it's rigid, go away. But you never really gone, only living watching. Sometimes I'm catching all I can in the steady watching of the prophet's plan. Oh, and the good life of little faithful tell will keep us our souls very well in the wisdom of right ever long and the spirit of us living on. An affiliate of UCSU is proud to present Dr. Hunter Thompson. That's not enough. Well, you know, Hunter, one of the questions that we came up with is like when you were writing about American Dream and Fear and Loathing, we weren't really quite sure what you were talking about, really. What puzzled you? What bothered you about it? Well, the whole idea of American Dream, is there really something out there to be looking for? Is there a... Yeah, we've been taught, whole generations of people in this country, we've been taught that the American Dream is the sort of guiding ethic. Uns wurde beigebracht, dass der amerikanische Traum der ethische Leitgedanke ist. Freies Unternehmertum, Demokratie, Ehrlichkeit, Wahrheit, Schönheit, solche Sachen. Wenn der Mythos existiert, dann lohnt es, sein Leben mit der Suche danach zu verbringen. Dumm nur, wenn du den amerikanischen Traum findest und er sich als sonnenverbrannter Betonblock in Las Vegas entpuppt, dann bist du mit einem Mal verdammt einsam. Wie willst du dann mit der gleichen Leidenschaft weitermachen? Angst und Schrecken in Las Vegas erscheint 1972. Zunächst als zweiteilige Serie in der Musikzeitschrift Rolling Stone, dann als Buch, illustriert von Ralph Steadman, dem englischen Karikaturisten, mit dem Hunter S. Thompson schon in den Jahren zuvor zusammengearbeitet hatte. Mit der Serie entwickelt sich der Rolling Stone weg vom reinen Musikblatt zur Popzeitschrift mit literarischem Anstrich und weiter gefasstem Kulturbegriff. Und mit dem Buch avanciert Hunter S. Thompson zum Popstar unter den amerikanischen Schreibern. Weil er den Geist der Zeit trifft, wie David Felton vom Magazin Rolling Stone sagt. One thing that it was many things. Obviously there was a lot of cultural revolution going on in sex, drugs and rock and roll. Die 60er waren eine Kulturrevolution. Sex and drugs and rock and roll, wie es hieß, dazu der Vietnamkrieg und alles, was damit zusammenhing. Aber für eine kurze Zeit ist eine ganze Generation einfach ausgestiegen. Und das war das Problem. Denn eine Gesellschaft funktioniert nicht, wenn niemand arbeitet. Wir haben damals einfach nicht gearbeitet. Wir saßen herum, hatten Spaß. Wir haben einen kindlichen Traum gelebt. Eine Zeit lang hatte die Jugend großen Einfluss an den Unis, auf den Straßen, in Haight-Ashbury und anderswo im Land. Aber ohne Arbeit gibt's kein Geld. Rechnungen müssen bezahlt werden. Wir sind aus einer Art utopischen Traum erwacht. Das ist es, worüber Hunter schrieb. Auch Anfang der 70er Jahre ist die Spaltung des Landes nicht überwunden. Das spiegelt sich auch in der Popmusik. Wo Bob Dylan über die Verlierer der amerikanischen Gesellschaft singt, bekennen sich Country-Sänger wie Merle Haggard zu Flagge, Vaterland und den tradierten Werten. Und noch immer spaltet Vietnam die USA. An der Kent State University in Ohio eröffnen Nationalgardisten das Feuer auf Antikriegsdemonstranten. 4 junge Menschen sterben, 9 werden teils schwer verletzt. Anders als in den 60er Jahren aber kommt der Protest langsam in der Mitte der Gesellschaft an. Künstler und Politiker beider Lager sprechen sich für ein Ende des Kriegs aus. Veteranen ziehen vors Weiße Haus und skandieren »Bring our brothers home«, »Holt unsere Brüder heim«. Seit 1969 wird in Paris über den Frieden verhandelt, halbherzig. Die amerikanische und südvietnamesische Luftwaffe bombardieren das Nachbarland Kambodscha ohne Kriegserklärung. Dadurch soll der teilweise über kambodschanischem Gebiet verlaufende Ho Chi Minh-Pfad zerstört werden, über den Nordvietnam Freischärler im Süden mit Waffen versorgt. Gegen den erbitterten Widerstand von Präsident Nixon ordnete das oberste Gericht die Freigabe der Pentagon-Papiere an. Sie belegen, dass die Öffentlichkeit jahrelang systematisch über die amerikanische Verwicklung in Vietnam und die Realität des Krieges getäuscht worden war. Und es herrscht Wahlkampf. Der Rolling Stone sendet Hunter S. Thompson als Sonderbotschafter nach Washington. Das Blatt erscheint zweiwöchentlich. Das bietet die Chance, in größeren Zusammenhängen über die Präsidentschaftswahl zu berichten. Daraus entstand sein nächstes Buch, Angst und Schrecken auf dem Wahlfeldzug. Es hat die politische Berichterstattung verändert, die bis dahin sehr steif und förmlich war. Als der Wahlkampf zu Ende war, wussten sie im Weißen Haus, wer Hunter S. Thompson war. Bilder zeigen Hunter S. Thompson in Paisley-Hemd, Sonnenbrille unter der Glatze, immer eine Zigarette in der Spitze und ein Whiskyglas in der Hand. Ein Fremdkörper inmitten blasser Typen in Schlips und Kragen. Während die Reporter der etablierten Medien an den Lippen der Politiker hängen, sieht man Hunter, wie er selbst die großen Reden schwingt. Nixon trinkt nicht und er raucht nicht. Und Bars machen ihn nervös. Humphrey Bogart sagte, einem Mann, der nicht trinkt, kann man nicht trauen. Ich würde Nixon nicht einmal einen Gebrauchtwagen abkaufen, es sei denn, er wäre betrunken. Eins ist sicher, wenn Nixon Demonstranten erblickt, dann sieht er Kriminelle. Gefährliche Parasiten, die einen Schlag gegen das großartige amerikanische System vorbereiten, das ihn dorthin gebracht hat, wo er heute steht. Nixon beschwört Schreckensbilder von Diktatoren wie Papa Doc, Batista oder Somoza herauf. Wenn er gewinnt, wird sich Amerika dauerhaft verändern. Hunter schreibt anders, wild, furchtlos, parteiisch. Und er macht die Berichterstattung selbst zum Thema. Auch dies ein Affront. Sinn für Humor ist nicht gerade obligatorisch für jene, die sich ganz der Politik verschrieben haben. Junkies lachen nicht. Ihr Tagewerk ist zu ernst. In dieser Hinsicht unterscheidet sich der Polit-Junkie nicht vom Heroinabhängigen. Aus demselben Grund, aus dem niemand, der sich nicht wenigstens einmal eine Spritze gesetzt hat, die Kluft zu den Heroin-Junkies ermessen kann, können auch die besten und talentiertesten Journalisten nicht verstehen, was wirklich im Wahlkampf vor sich geht, auch wenn sie hautnah dabei sind. Nachdem ich diesem gottverdammten Zoo ein halbes Jahr durchs Land gefolgt bin und das Arbeiten dieser Maschinerie aus nächster Nähe verfolgt habe, gehe ich jede Wette ein, dass selbst die privilegiertesten Insider unter den Presseleuten nicht viel mehr wissen als das, was sie schreiben. Schon im Vorwahlkampf macht sich Hunter S. Thompson für George McGovern stark. Einen erklärten Gegner des Vietnamkriegs und Repräsentanten des linken Flügels der Demokraten. McGovern war bereits 1968 angetreten, nachdem Robert Kennedy ermordet worden war. Auf dem straff organisierten Wahlparteitag der Demokratischen Partei in Chicago hatte er aber keine Chance. Doch nun setzt sich McGovern durch. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen und mit einem Programm, das vieles von dem enthält, wofür Hippies und Yippies in den 60er Jahren standen. Er will Kriegsdienstverweigerer amnestieren, die Abtreibungs- und Drogengesetze lockern, den Vietnamkrieg beenden und eine negative Einkommensteuer einführen, um die unteren Schichten zu entlasten. In den konservativen Staaten im Süden und in der Mitte Amerikas ist das nicht mehrheitsfähig. Aber es ist letztlich die Eagleton-Affäre, die McGovern das Genick bricht. Um Wechselwähler nicht zu verprellen, nominiert er Thomas Eagleton als Kandidaten für die Vizepräsidentschaft, einen Mann vom rechten Flügel der Demokraten. Eagleton war, wie sich herausstellt, mehrfach wegen Depressionen in Behandlung. Wochenlang debattieren die Medien, ob er mit dieser Vorgeschichte für ein solches Amt geeignet ist. Das Tragische an der ganzen Sache ist, schreibt Hunter S. Thompson, dass McGovern bei all seinen Fehlern und vagen Reden über neue Politik und Ehrlichkeit in der Regierung einer der wenigen Männer ist, die in diesem Jahrhundert für das Amt des amerikanischen Präsidenten kandidiert und wirklich verstanden haben, was für ein fantastisches Zeugnis der besten Anlagen der menschlichen Rasse dieses Land hätte sein können, wenn wir es vor dem Zugriff kleiner Gauner wie Richard Nixon bewahrt hätten. Angst und Schrecken auf dem Wahlfeldzug beschreibt das Scheitern einer Idee. Schonungslos, offen, manchmal schmerzhaft. Das Buch dokumentiert aber auch Hunter S. Thompsons persönliches Scheitern durch das, was nur am Rande darin vorkommt. Wie die meisten Journalisten ist Hunter während des Wahlkampfs im Washingtoner Watergate-Hotel abgestiegen. Am Abend des 17. Juni 1972 zieht er seine Bahnen im Hotelpool. Anschließend trinkt er mit einem Kollegen Tequila an der Bar. Ein paar Stockwerke über ihm nimmt die Polizei derweil 5 Einbrecher fest. Sie sind ins Wahlhauptquartier der Demokraten eingedrungen, haben es verwanzt und Dokumente fotografiert. Die Spuren führen direkt ins Weiße Haus, zu einer Organisation, die sich White House Plumbers nennt. Die Plumbers, auf Deutsch Klempner, sind eine Richard Nixon direkt unterstellte Spezialeinheit. Sie soll Lecks stopfen, durch die der Presse immer wieder geheime Unterlagen zugespielt werden. Im Wahlkampf selbst spielt Watergate, wie die Affäre genannt wird, keine große Rolle. Richard Nixon setzt sich mit riesigem Vorsprung durch. Er kann 520 von 537 Wahlmännern hinter sich vereinigen. Und Hunter S. Thompson verpasst die Chance, mit dem Mann abzurechnen, den er als seinen großen Widersacher begreift. I smell a red, baby. I smell a red, baby. Better watch out. Thank you. Getting more and more painful for a lot of people to remember who they voted for. His name was Richard Milhouse Nixon, and he was a fucking rotten bastard and a dishonest pig, and he should have, he got... Die Leute erinnern sich mit Schmerzen, wen sie damals gewählt haben. Richard Milhouse Nixon, ein mieses Arschloch und ein verlogenes Schwein. Er hat längst nicht gekriegt, was er verdient hatte. Niemand hat die Demokratie stärker diskreditiert. Niemand die Idee, dass anständige Menschen in Ämter gewählt werden. Nixon hat uns alle beschämt. 1973 hat Watergate weite Kreise gezogen. Die Einbrecher und ihre Hintermänner, die White House Plumber, werden zu Haftstrafen verurteilt. Zwei Reporter der Washington Post verfolgen die Spuren des Einbruchs weiter. Sie weisen nach, dass der Justizminister, die Bundespolizei, der Geheimdienst darin verwickelt sind. Und wahrscheinlich auch Präsident Richard Nixon. Der Druck steigt. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wird eingesetzt. Dessen Sitzungen werden live und in voller Länge übertragen. Dann packt John Dean aus. Dean ist Rechtsberater des Präsidenten und fürchtet, als Sündenbock geopfert zu werden. John Dean gibt an, von Nixon beauftragt worden zu sein, den Einbruch zu verschleiern. Der Präsident kontert mit einer Fernsehansprache, in der er beteuert, die Justiz niemals behindert zu haben und kein Betrüger zu sein. And I want to say this to the television audience. I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. Damit steht Wort gegen Wort. Gerüchte machen die Runde. Sämtliche Telefongespräche im Weißen Haus seien aufgezeichnet worden. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss fordert die Bänder an. Doch Nixon weigert sich. Schließlich ordert das oberste Gericht die Herausgabe an. Mr. Haldeman, sir. Yeah. Hello. What are that progress you're making on that thing? None so far. I mean, no, nothing. Yeah. The only problem that I see is that... Die Bänder stützen John Deans Aussage. Damit ist Richard Nixon der Lüge überführt. Das Repräsentantenhaus leitet das Verfahren zur Amtsenthebung ein. Als sich Nixons Ende ankündigt, schickt der Rolling Stone Hunter S. Thompson nach Washington. Doch er hat nur Profanes zu sagen. Eine der ersten Sachen, die ich erledigen musste, war eine lange fällige Unfallmeldung über die Nacht vor ungefähr 2 Wochen, als die Tür meines Mietwagens um 4 Uhr morgens gegen einen Cadillac geknallt war. Vor 6 Monaten noch war Richard Nixon der mächtigste politische Führer der Weltgeschichte, mächtiger noch als Augustus Caesar, als dessen Show auf vollen Touren lief. Himmel und Arsch, das Fegefeuer wird geschürt. Sehr langsam und mit vorsichtiger Hand. Aber der allgemeine Trend ist nicht zu übersehen. Irgendwann zwischen heute und Ende 1973 muss Richard Nixon in den sauren Apfel beißen. Geschwafel statt Analyse. Hörensagen statt Recherche, Verbalinjurien statt fachlicher Kompetenz. Angst und Schrecken in Washington. Mr. Nixon hat seinen Scheck eingelöst, liest sich wie ein popjournalistischer Offenbarungseid. You are here to say goodbye to us. We don't have a good word for it in English. The best is au revoir. We'll see you again. Wenn eines Tages der emotionslose Blick der Geschichte sich zurückrichtet auf jene Jahre von Richard Nixons uneingeschränkter Macht im Weißen Haus, dann wird sich erweisen, dass er auf die konservativ-republikanische Politik denselben Einfluss hatte wie Charles Manson und die Hells Angels auf Hippies und Flower Power. Und der Schaden, der auf beiden Fronten bleibt, wird ungefähr der gleiche sein. Thank you. hated writing, what he liked about journalism was the fact he got to travel and stay in hotels and have women and other excesses and have an exciting life. I think he liked that part of journalism. Er hasste das Schreiben. Was er am Journalismus mochte, waren die Reisen, die Hotels, Frauen und andere Exzesse, das aufregende Leben. Und mit der Zeit wurde die Arbeit mit ihm eine einzige Krise. Working with Hunter for the next few years, there would always be this crisis. One time I remember I was actually assigned to edit his piece on Jimmy Carter when he was running for president. Ich weiß noch, wie ich dabei war, seinen Artikel über Jimmy Carters Präsidentschaftskandidatur zu redigieren. Ich rief Hunter an und er sagte, ich schreibe keine Zeile, bevor meine Unkosten nicht beglichen sind. Also rief ich den Herausgeber an und sagte ihm das. Seine Antwort lautete, ignoriere den Anruf und mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Mitte der 70er Jahre ist Hunter S. Thompson auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Er geht auf Lesereisen. Pro Auftritt erhält er $5,000. Der Gegenwert ist oft dürftig. Hunter kommt, raucht einen Joint oder schnieft eine Nase Koks. Wenn er in Stimmung ist, liest er ein paar Zeilen. Sonst beantwortet er nur Fragen. Längst ist Hunter zur Figur in einem Stück geworden, dessen Handlungsfäden er nicht mehr in Händen hält. Er selbst, der Journalist und Schriftsteller, ist bis zur Unkenntlichkeit mit Raoul Duke verschmolzen, dem drogenseligen Althippie, den er einst geschaffen hatte, um seine Fantasie auszuleben. Seine Ehe scheitert. Er schmückt sich mit einem Doktortitel, den er von einer obskuren Kirche erworben hat. Im Herbst 1974 schickt ihn der Rolling Stone nach Kinshasa. Hunter soll über den Rumble in the Jungle berichten. Zusammen mit Rolf Steadman, dem englischen Illustrator. In Kinshasa, der Hauptstadt Zaires, boxen Titelverteidiger George Foreman und sein Herausforderer Muhammad Ali um die Weltmeisterschaft im Superschwergewicht. Es ist ein Kampf der Superlative. Die beiden besten Boxer dieser Zeit und die mit $5 Millionen höchste Börse, die bis dato gezahlt wurde. Ursprünglich für August 1974 geplant, dann wegen einer Verletzung Foremans auf Oktober verschoben. Und es ist ein umstrittenes Unternehmen. In Zaire herrscht eine grausame Diktatur. Das Land ist bitterarm. Die Börse hat Präsident Mobutu Sese Seko aus dem Staatshaushalt aufgebracht. Der Kampf soll Zaire und ihm selbst internationale Aufmerksamkeit bringen. Mit Foreman und Ali stehen sich zwei Boxer gegenüber, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier der Schläger, der alle seine Profikämpfe durch K.O. gewonnen hat und dabei nie über mehr als 5 Runden gehen musste. Dort das charmante Großmaul mit überragender Technik und flinken Beinen. Die beiden Boxer repräsentieren auch die Spaltung ihres Landes in den späten 60er und frühen 70er Jahren. Foreman hat bei der Siegerehrung nach seinem Olympiasieg 1968 demonstrativ das Sternenbanner geschwenkt, statt wie viele andere schwarze Sportler mit dem Black Panther-Gruß, der erhobenen linken Faust, gegen Rassismus zu protestieren. Ali hat sich schon 1965 zur radikalen Bürgerrechtsbewegung Nation of Islam bekannt, seinen Sklavennamen Cassius Clay abgelegt und den Wehrdienst verweigert. Beste Voraussetzungen also für eine gute Reportage. Ich war in Hunters Zimmer gezogen und mehrmals die Nacht klopfte es an der Tür. Schreibt Ralph Steadman in seiner Biografie The Joke is Over. Hey Mann, kann ich noch etwas Medizin haben? Ich brauche so dringend ein bisschen Medizin. Hunter hatte einen riesigen Plastiksack mit afrikanischem Gras gekauft, für rund $40. Der Sack war so groß wie eine Golftasche. Es gab also genug für jeden, der Medizin brauchte. Die meisten waren schon seit der Absage im Sommer unten und hatten sich die Zeit mit Gras vertrieben und allem, was sonst noch so lief. Sie hatten längst vergessen, warum sie hier waren, aber es irgendwie geschafft, ihren Auftraggebern Kohle für ein paar weitere Artikel aus dem Kreuz zu leiern. Die Storys selbst waren drogengeschwängerte Fantasien. Hunter ist seltsam desinteressiert, bemerkt Steadman. Er bleibt den Pressekonferenzen fern, erscheint nicht zum öffentlichen Wiegen. Er interviewt niemanden aus der Entourage der beiden Boxer. Anders als beim Kentucky Derby 1970 oder während der Wahlkampftour macht er auch keine Notizen. Als ich ins Zimmer kam, machte sich Hunter gerade auf den Weg zum Pool. Der Kampf würde jeden Moment beginnen, aber er wollte nichts davon wissen. Er hatte Handtuch und Bademantel in der einen Hand und einen Eiskübel mit Bier und Whisky in der anderen. Was ist los? Frage ich. Nichts, Ralph. Die Tickets sind weg, verkauft. Was? Ich konnte es nicht glauben. Und was willst du jetzt tun? Ich gehe schwimmen. Komm doch mit, es sei denn, du willst dir den Kampf im Fernsehen angucken. Er bat mich noch, den Sack mit dem Gras runterzutragen, stellte den Eiskübel an den Beckenrand, schüttete das Gras ins Wasser und sprang hinein. Es schwamm auf der Oberfläche. Nach einer Weile tauchte er dazwischen auf. Das ist es, Ralph. Ein ästhetisches Experiment. Scheiß auf den Kampf. Hast du echt geglaubt, ich wäre hierher gekommen, um zwei Schwarzen zuzusehen, wie sie sich bei Dauerregen die Scheiße aus dem Hirn prügeln? Der Kampf ist doch nicht die Story. Woher kommt das Geld? Das ist unsere Story. Der Kampf. In den nächsten Wochen werden die entscheidenden Szenen bis zum Erbrechen im Fernsehen wiederholt. Am nächsten Tag fliegt Hunter zurück in die USA. Ohne Ticket. Im allgemeinen Chaos hat er sich in die Maschine geschlichen. Zuvor hatte er Gerüchte über die drohende Verhaftung von Journalisten in die Welt gesetzt. Und offenbar selbst dran geglaubt. Die Reportage über den Rumble in the Jungle liefert er nie ab. Auch Ralph Steadmans Illustrationen werden nicht veröffentlicht. Ich denke immer noch, dass die Box-Story so gut wie das Kentucky Derby hätte werden können. Die beiden Ereignisse ähnelten sich in vielerlei Hinsicht. Aber Hunter hat es einfach nicht hingekriegt. Das Neue an Gonzo war weg. Der Trick, aus den eigenen Erlebnissen eine Geschichte zu ziehen, ließ sich nicht endlos wiederholen. Ich vermute, Hunter wusste das, oder er ahnte es zumindest. Und das sollte sein Dilemma in den nächsten Jahren sein. A man has a gun, he knows how to use it. 9mm Browning, let's see what it could do. He'll point it at your mouth. Says that he'll blow your brains out. Don't you mess with me. I'm carrying a gun. Carrying a gun. Carrying a gun. Don't you mess with me. I'm carrying a gun. Carrying a gun. Die Leute fragen mich immer, welchen Effekt die Drogen auf mein Leben haben. Man kann nicht zwei Leben führen. Es ist schwierig, Drogen zu nehmen und zu versuchen, innerhalb der Gesellschaft zu funktionieren, und sei es, weil die Leute es dir schwer machen. Hunter S. Thompson leidet unter einer Schreibblockade. Umso mehr, je länger die Texte sein sollen und je komplexer die Themen. Schon Angst und Schrecken in Las Vegas war ein Drahtseilakt gewesen. Zum Schreiben hatte ihn der Rolling Stone in einem Motel einquartiert und für Zimmerservice, Alkohol und Drogen gesorgt. Ein Redakteur war rund um die Uhr dafür abgestellt, Hunter zum Schreiben anzuhalten und seine Textfragmente zu redigieren. Nun fällt es Hunter immer schwerer, sich für längere Zeit zu konzentrieren. Auf Speed oder Koks ist er 72 Stunden auf den Beinen, ein hyperaktives Stehaufmännchen, das eine abstruse Idee nach der anderen ausbrütet, aber nicht in der Lage ist, auch nur eine einzige in die Tat umzusetzen. Senator Kennedy and distinguished fellow Georgians, in general the powerful and the influential in our society shape the laws and have a great influence on the legislature and the Congress. And this creates a reluctance to change because the powerful and the influential have carved out for themselves or have inherited a privileged position in society. Senator Kennedy, geschätzte Landsleute. Die Mächtigen und Einflussreichen haben generell einen großen Einfluss auf die Gesetzgebung. Das verhindert Veränderungen, weil die Mächtigen und Einflussreichen eine privilegierte Position in unserer Gesellschaft haben. Noch einmal kehrt Hunter S. Thompson in die Politik zurück. 1974 hörte eine Rede, die Jimmy Carter, der Gouverneur des US-Staats Georgia, an der juristischen Fakultät der Universität von Athens hält. Es ist eine bemerkenswerte Rede. Carter zitiert Bob Dylan. Der Song Like a Rolling Stone habe ihn gelehrt, wie wichtig die Dynamik von Veränderungen ist. Durch Ain't Gonna Work on Maggie's Farm No More habe er verstanden, was Ausbeutung auf dem Land bedeutet. Mit Jimmy Carter scheint er da zu sein. Ein Politiker, der die 60er Jahre verstanden hat und etwas vom Geist jener Zeit in die Politik trägt. Zwei Jahre später geht Jimmy Carter für die Demokraten ins Rennen um die Präsidentschaft. Und Hunter S. Thompson, wie 1972, nach Washington. Meine Gefühle für Politiker aus dem Süden sind nicht gerade warm. Seit die erste Kanonenkugel 1861 in Fort Sumter eingeschlagen hatte, war Politik im Süden beherrscht von Dieben, Fanatikern, Kriegstreibern und Trotteln. Carter ist die einzige unbekannte Größe unter den Kandidaten. Mehr muss man gar nicht wissen. Zugegeben, für Carter zu stimmen bedeutet, ihm einen Vertrauensvorschuss zu geben. Aber ich bin bereit, ihm den zu gewähren. Ich muss noch einmal auf die Rede an der juristischen Fakultät der Universität in Georgia zurückkommen. Sie ist der beste Grund, für ihn zu stimmen. Besser als alles, was ich im Wahlkampf von ihm gehört habe. Bei Carter habe ich nicht das Gefühl, dass er janusköpfig ist. Aber er ist in erster Linie Politiker. Nur so kommt man ins Weiße Haus. Und wenn er zwei Gesichter hat, bin ich sicher, dass sie hintereinander liegen und in dieselbe Richtung blicken. Jimmy Carter schafft es tatsächlich. Aber seine Präsidentschaft steht unter keinem günstigen Stern. Ökonomisch sind die USA gefangen in einem Kreislauf von steigenden Preisen und sinkender Wirtschaftskraft. Außenpolitisch spitzt sich der Kalte Krieg durch den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan zu. Carters Schicksal entscheidet sich in Teheran. Im Februar 1979 geht Schah Reza Pahlavi, der den Iran fast vier Dekaden diktatorisch regiert hatte, ins Exil. Das erdölreiche Land wird Islamische Republik. 9 Monate später besetzen Studenten die amerikanische Botschaft und erklären 66 US-Bürger zu Kriegsgefangenen. Ein von Carter angeordneter Befreiungsversuch scheitert. Danach ist Jimmy Carter ein Dead Man Walking, ein Präsident auf Abruf. Zwar tritt er bei den Wahlen 1980 noch einmal an, aber gegen Ronald Reagan hat er keine Chance. Mit der von Reagan ausgerufenen konservativen Revolution gehen die 60er Jahre auch kulturell zu Ende. Der Traum von einem toleranteren, gerechteren und sozialeren Land ist gestorben. Street. But that's what happens when you lie and cheat. You have no nights and you have no morning. Oh, time like scorpions stings without warning. Oh, how does it feel to be on your own? To be on your own with no direction home. With no direction home. Oh, like a complete unknown. And I mean like a rolling stone. Like a rolling stone. Yeah, like a rolling stone. Like a rolling stone. Oh yeah, streets, but that's what happens when you lie and cheat. And you have no nights and you have no morning. Time like scorpions stings without warning. Oh yeah, how does it feel to be on your own? To be on your own with no direction home. With no direction home. Like a complete unknown. Like a complete unknown. And I mean like a road. Der Traum der 60er Jahre mag gestorben sein. Gonzo eine Idee von gestern. Aber Hunter S. Thompsons Ruf als herausragender Schreiber hat nicht darunter gelitten. Im Herbst 1980 engagiert ihn der Herausgeber des Running Magazines für einen Artikel über den Honolulu-Marathon. Das Blatt ist neu auf dem Markt, es braucht einen Knüller. Und Honolulu ist einzigartig unter den Marathonrennen der Welt. In Hawaii misst sich nicht nur die globale Läuferelite, hier kann jeder mitmachen und gewinnen. Denn gewertet wird nach Geschlechtern und in Altersgruppen. Hunters Honorar beträgt $10,000 für sich und noch einmal so viel für seine geliebte Laila Nabulsi. Sie firmiert offiziell als Assistentin der Geschäftsführung. Mit dem Boot auch Ralph Steadman als Illustrator. Die nächsten Tage verbrachten wir mit gründlicher Recherche. Keiner von uns hatte den leisesten Schimmer, was bei einem Marathon vorging oder warum die Leute bei sowas mitmachten. Und ich dachte, wir sollten ein paar Fragen stellen und uns vielleicht ein wenig unter die Läufer mischen. Ende der Woche hatten wir uns hoffnungslos in einem Labyrinth aus Fachchinesisch verirrt, in Geschwafel über Carboloading, vor die Wand laufen oder Fuß-Ferse-Diskussionen. Dazu hatten wir tonnenweise Propaganda aus dem Laufbusiness eingesackt. Wir nahmen an allen Veranstaltungen im Vorfeld des Rennens teil, aber unsere Anwesenheit schien die Leute nervös zu machen. Und so verlegten wir unsere Recherchen in die Ho-Ho-Lounge des Hilton. Es soll kein normaler Artikel über das Rennen werden. Hunters ursprünglicher Plan ist es, sich auf den letzten Metern auf die Strecke zu schleichen und vor dem Sieger durchs Ziel zu laufen. Aber das hat im Vorjahr schon jemand gemacht. Du bist ein Verlierer, du schaffst es nie! Also bauen sich Hunter und Steadman an der Strecke auf. Hey, Dickerchen, willst du ein Bier? Doch statt die Läufer anzufeuern, wie die anderen Zuschauer, lassen sie Schimpfkanonaden ab. Los, Beine hoch! Warte nur, bis ich auf dem Rückweg wieder hier vorbeikomme. Du und zurückkommen? Das schaffst du nie. Das Ziel wirst du auch nicht sehen. Vorher brichst du zusammen. Hunter S. Thompsons Analyse des Honolulu-Marathons ist scharfsinnig. Er sieht das Rennen als Teil einer anschwellenden Fitnesswelle und darin wiederum ein Erbe der 60er Jahre. Wenn sich die gesellschaftlichen Grenzen nicht verschieben lassen, dann wenigstens die persönlichen. Renn um dein Leben, Sportsfreund, denn das ist alles, was dir bleibt. Dieselben Leute, die in den 60er Jahren ihren Wehrpass verbrannten und in den 70ern die Orientierung verloren, stehen nun auf Rennen. Als die Politik versagte und private Probleme sich als unlösbar erwiesen, nachdem McGovern untergegangen und Nixon direkt vor unseren Augen explodiert war, nachdem sich die Nation en masse der atavistischen Weisheit Ronald Reagans anvertraut hatte, ist endlich die Zeit gekommen, wo sich zeigt, wer Zähne hat und wer nicht. Was vielleicht das seltsame Spektakel zweier Generationen von politischen Aktivisten und sozialen Anarchisten erklären mag, die sich, zwei Jahrzehnte später, in Läufer verwandeln. Noch zweimal kehrt Hunter S. Thompson nach Hawaii zurück. Daraus entsteht Lonos Fluch, sein letztes Buch im Gonzo-Stil. Lonos Fluch hat seine starken Momente, ist insgesamt aber nur ein schwacher Aufguss einer einstmals neuen Art zu schreiben. Was ich bei Hunters Reportage über das Kentucky Derby frisch und unerwartet las und in den Büchern über Las Vegas und den Wahlkampf 1972 den Geist der Zeit spiegelte, klingt nun hohl und verkrampft. Kein Thema, kein Plot, keine Idee. In den nächsten Jahren schreibt Hunter S. Thompson Kolumnen für Tageszeitungen. Über Sport, Politik, sein Leben in Woody Creek, was ihm halt durch den Kopf geht. Er arbeitet an der Veröffentlichung von The Rum Diary, seinem ersten Roman, geschrieben 1962 in Puerto Rico. Und an der Verfilmung von Angst und Schrecken in Las Vegas. Die Hauptrolle, Raoul Duke, wird Johnny Depp spielen. Wie Hunter S. Thompson stammt er aus Kentucky und er ist ähnlich exaltiert. Für Hunter war ich der Colonel. Ich nahm CDs für ihn auf, die wir dann im Auto hörten, wenn wir herumfuhren. Spirit in the Sky, Mr. Tambourine Man, Sympathy for the Devil, White Rabbit, solche Sachen. Er liebte es. Wir fuhren herum und er sang lauthals mit. Hunter erschien nur einmal am Dreh. Ich hielt ihn mehrmals täglich auf dem Laufenden, erklärte, was wir machten, und er fragte nach, wenn ich wegen irgendetwas unsicher war. Dann kam der Moment, in dem die Bettdecke weggezogen wurde, wie man bei uns in Kentucky sagt, der Moment der Wahrheit. Sie flogen den Film nach Aspen, damit Hunter ihn sich ansehen konnte. Ich zitterte vor Angst, weil ich glaubte, er würde mich, nachdem er meine Darstellung gesehen hatte, ein Leben lang hassen. Nachdem er den Film gesehen hatte, rief ich ihn an. Ich sagte, okay, hast du mich nun? Scheiße, nein, antwortete er. Der Film ist wie eine schaurige Trompete, die nach einem verlorenen Kampf über dem Schlachtfeld erklingt. Das waren seine Worte. Und ich dachte, okay, dann haben wir etwas Reelles geschaffen. Der Film floppt. Er spielt mit gut 10 Millionen Dollar nur die Hälfte der Produktionskosten ein, und fällt bei der Kritik durch. Aber er ist die ideale Umsetzung des Buchs. Verrückt, voller loser Handlungsstränge, immer wieder ins Groteske kippend und damit aus der Zeit gefallen. The decision to flee came suddenly. Or maybe not. Maybe I'd planned it all along. Subconsciously waiting for the right moment. The bill was a factor, I think, because I had no money to pay for it. Our room service tabs had been running somewhere between $29 and $36 per hour for 48 consecutive hours. Incredible. How could it happen? But by the time I asked this question, there was no one around to answer. That rotten attorney of mine, Dr. Gonzo, was gone. He must have sensed trouble. Der Entschluss abzuhauen kam plötzlich. Oder vielleicht nicht. Vielleicht hatte ich es die ganze Zeit geplant und nur unbewusst auf den richtigen Moment gewartet. Ein Grund war die Rechnung, glaube ich. Denn ich hatte kein Geld, sie zu bezahlen. Unser Zimmerservice lag irgendwo zwischen 29 und 36 Dollar pro Stunde, für 48 Stunden hintereinander. Wie konnte das passieren? Als ich diese Frage stellte, war niemand da, der mir hätte antworten können. Das Miststück von Anwalt war weg. Er muss geahnt haben, dass es Ärger gibt. Mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama told me, mama Bis zu Hunter S. Thompsons Tod erscheinen noch 8 Anthologien. Sie enthalten seine Artikel, seine umfangreiche Korrespondenz und seine Kolumnen. Und er schreibt Königreich der Angst, eine Art Autobiografie, die so sprunghaft und unzusammenhängend ist wie sein ganzes Leben. Das Titelbild der amerikanischen Ausgabe zeigt einen füllig gewordenen Mann vor einem Schild mit der Aufschrift No Smoking. Zigarette im Mundwinkel, Whiskyglas in der linken Hand, den Zeigefinger der rechten ausgestreckt. Seine letzten Jahre verbringt Hunter S. Thompson als kranker Mann. Nach einer Hüftoperation nahezu bewegungsunfähig, mit Kreislauf- und Herzproblemen. Am 20. Februar 2005 schießt er sich auf der Old Farm in Woody Creek, Colorado, eine Kugel in den Kopf. In seinem Abschiedsbrief schreibt er: Keine Spiele mehr und keine Bomben. 67, das sind 17 Jahre nach 50. 17 mehr, als ich brauchte oder wollte. Entspann dich. Es wird nicht wehtun. The lights turned on and the curtain fell down. And when it was over, it felt like a dream. They stood at the stage door and begged for a scream. The agents had paid for the black limousine that waited outside in the rain. Did you see them? Did you see them? Did you see them in the river? Tell that the empty quiver, brown skin, Indian on the banks that were crowded and narrow, held a broken arrow. The Crazy Never Die. Die lange Nacht des Hunter S. Thompson. Von Tom Noga. Es sprachen Susanne Petzold und Hüseyin Çırpıcı. Markus Klauk. Michael Rotschopf, Thomas Krause, Daniel Berger, Michael Scheh-Koch, Tanja Schleif. Ton und Technik: Ernst Hartmann und Angelika Bruchhaus. Regie: Sabine Fringes. Redaktion: Monika Künzel. 18 years of American Dream. He saw that his brother had sworn on the wall. He hung up his eyelids and ran down the hall. His mother had told him a trip was a fall. And don't mention babies at all. Did you see him? Did you see him? The queen wore the white of the county of song. The black covered case on her horses had drawn protected her king from the sun rays of dawn. They married for peace and were gone. Did did you see them? Did you see them?